Das war das Stück House of Pies von der Band Friends of Dean Martinez von dem Album The Shadow of Your Smile. Ihr hört FSK 93,0 mit dem Mitschnitt des zweiten Teils der Veranstaltungsreihe Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch, mit dem Titel Die Pogrome der 90er Jahre und die Linke mit Thomas Ebermann, veranstaltet von der Gruppe Sula Plage, aufgenommen in der Roten Flora am 4. Juni 2014. Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch. Wir waren ja schon letzte Woche hier in der Flora und haben über Antiziganismus gesprochen und über den aktuellen Diskurs zur Armutseinwanderung. Genau, das Ganze ist eine Veranstaltungsreihe der Gruppe Sula Plage. Wir haben auch eine Homepage, das ist sulaplage.org. Das ist auch alles auf diesem Plakat zu finden. Und wir versuchen mit der Veranstaltungsreihe so ein paar Schlaglichter zu werfen darauf, was vielleicht eine Kritik an Deutschland heute ausmachen könnte. Nächste Woche reden wir zum Beispiel über NSU und darüber, wie eine radikale Linke damit umgehen könnte, was da für eine Praxis daraus folgen könnte. Und am 20.06. geht es um das Thema Rassismus. Und heute blicken wir mit Thomas Ebermann zusammen zurück in die 90er, wo es einfach auf der Straße Neonazi-Terror gab und eben auch Pogrome. Es ist ja bekannt und es wird aber auch um die Zeit davor gehen und aber auch um die Zeit danach. Und es wird auch ein Bogen zu heute geschlagen, also ein ganz umfassender Abend heute. Genau, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt direkt loslegen. Hallo. Und wir machen das so, dass ich immer mal so Fragen zwischendurch stelle und genau, am Ende wird dann eben auch für euch alle geöffnet. So, die erste Frage, auf die wir uns sozusagen geeinigt haben, ist, was traf denn die Linke 89 und wie war die davor konstituiert und wieso war dann sozusagen diese Wiedervereinigung so ein Schock? Ich werde in meinem ersten Beitrag den von mir sonst gemiedenen Terminus ich manchmal verwenden. Insider wissen, wie Walter Benjamin das gehasst hat. Das hat nicht den Grund, dass ich mich so aufregend und interessant finde, sondern ich versuche ein paar kollektive Erfahrungen, bei denen ich trotzdem nicht alle vereinnahmen möchte, so zu formulieren. Ich hoffe, das kriegt nicht den Sound von Papa oder Opa erzählt vom Krieg. Die erste Fragestellung ist, warum ist eigentlich das, was von 1989 an passiert ist, nicht nur irgendein Einschnitt, sondern hat jeden, der noch Tassen im Schrank hatte, zutiefst verunsichert und dazu geführt, überhaupt zu sagen, ich muss noch mal völlig nachdenken, was ich auf dieser Welt politisch und philosophisch und theoretisch überhaupt bewerkstelligen will. Was ist die herausragende Signifikanz? Und dazu haben wir uns geeinigt, und das kriegt dann ein bisschen die Ich-Form, ein kleiner Bericht, was davor war. Ich bin Jahrgang 1951, damit ihr das einordnen könnt. Also wenn man von 68 spricht, bin ich eigentlich noch ein Tick zu jung. Ich will einleitend sagen, und ich werde natürlich immer den Schwerpunkt auf die Frage, wie stand die Linke zu Nationalismus und Rassismus legen und andere theoretische Erörterungen und praktische und Felder praktischer Politik vernachlässigen. Als erstes will ich sagen, in meiner Kindheit und frühen Jugend gab es keine Ausländer, die mir begegnet sind, also Menschen ohne deutschen Pass. Es gab keine in meiner Schulklasse, es gab keine in meinen verschiedenen Sportvereinen, es gab keine in den sonstigen Vereinen, es gab keine in der Nachbarschaft und auch da in der Kirche, wo ich konfirmiert wurde, gab es keinen. Ich komme aus Hamburg-Bergedorf, man konnte durch deren Innenstadt stundenlang spazieren gehen. Sagen wir 1963, war ich 12, stundenlang spazieren gehen und sah keinen dunkelhäutigen Menschen. Für meine Großeltern, für die das ein spektakulärer Vorgang war, also 3-4 Mal im Jahr, wie man sagte, nach Hamburg zu fahren, um da einzukaufen in der Mönckebergstraße, war das sozusagen ein relativ sensationeller Vorgang, wenn ein dunkelhäutiger Mensch an uns vorbeiging und ich wurde als Kind oder als Heranwachsender angestoßen und gefragt, hast du ihn gesehen oder wie schwarz der doch ist. Es gab also sozusagen zunächst mal keine in der Lebenswelt sich befindenden Objekte von Rassismus. Der erste mir persönlich bekannte Ausländer, den ich ein bisschen besser kennengelernt habe, war ein Mann, der als Jugoslawe Zwangsarbeit geleistet hat in einer Bergedorfer Glasfabrik. Wie er sagte, von meinen Großeltern besonders gut, vielleicht sogar lebensrettend behandelt wurde und über diese Kontakte dann wieder, wie damals gesagt wurde, ich verwende das Wort manchmal, aber natürlich nur negativ gemeint, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist und dachte, er arbeitet hier mal kurz und das waren dann, wurden dann 22 Jahre. Der hieß Pavel und mit dem habe ich mich als Jugendlicher befreundet und so ein bisschen Betreuung gemacht, mit zum Fußball genommen und sein trostloses Leben in der Baracke ein bisschen aufgeheitert. Was es gab, war Menschen, die nicht Deutsch konnten. Das waren aber keine Ausländer, die lebten sehr am Stadtrand oder in einer Kaserne. Das waren formal Deutsche, die kamen aus Ostpreußen. Ihre Alltagssprache war Polnisch oder eine Spielart von Polnisch, jedenfalls konnte man sie nicht verstehen. Und die waren rassistisch enorm stigmatisiert. Als Kind wurde man gewarnt, nicht zu diesen Kasernen und Baracken zu gehen, das seien die Polacken. Aber auch mit denen hatte man nichts zu tun. Ich sagte ja schon, niemand war in irgendeinem Verein oder Schule oder Kirche, wo ich auch war. Und gleichzeitig war eine allgemeine Anwesenheit ohne konkrete Objekte, eine absolute allgemeine Anwesenheit von rassistischer Bescheidwisserei um mich herum. Selbstverständlich hatte ich rassistische Lehrer. Zu der Zeit waren ja die erwachsenen Nazis gewesen, wie ihr euch denken könnt. Und die konnten jetzt nicht ganz so, wie ihnen der Schnabel gewachsen war, aber insbesondere wenn Lagerfeuersituation auf Klassenreisen oder ähnliches war, dann konnte man sie kennenlernen. So bis Thesen wie, die USA müssen ja eines Tages untergehen, weil die Rassenvermischung zur Dekadenz führt. Waren ebenso gewöhnlich wie Erzählungen, dass dem Russen nun mal die Grausamkeit innewohnt, sozusagen seine anthropologische Konstante sei, was man im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Der Russe hat einfach ein Vergewaltiger-Gen in diesen Erzählungen. Ich glaube, zum ersten Mal mit Rassismus beschäftigt habe ich mich, da war ich vielleicht 14, 15, in einem sehr liebenswerten, harmlosen, trivialen, kritischen Arbeitskreis am Rande der evangelischen Kirche. Da haben wir sowas geübt wie, wie erkennen wir bei Zeitungslektüre Rassismus? Und es war selbst damals erhellend festzustellen, wie die vorherrschenden Afrika-Witze, die handelten meistens von Menschenfressern und es waren so dicke Neger und im Topf saß ein weißer Missionar oder der ihnen eigentlich was Gutes bringen wollte, da rassistisch verunglimpft wurden. Das ist ungefähr der Ausgangspunkt. Ein Ausgangspunkt, den, wenn ich euer Alter so schätze, für euch teilweise ganz schwer nachzuvollziehen ist, was es bedeutet, Rassismus ohne konkrete Objekte dieses Rassenhasses zu begegnen. Ihr könnt euch vorstellen, es naht dann das Jahr 67, 68. kleine Thomas ist 16, 17, versteht vieles noch nicht von dem, was da läuft, hat aber ein Lebensgefühl, dass jetzt eine neue Zeit beginnt. Dass es jetzt losgeht, das war selbstverständlich nicht nur politisch motiviert, sondern das war die Faszination von Musikrichtung und Woodstock und Lebensweisen. Und man nannte sich subjektiv, was natürlich auch sehr putzig war, noch nicht Kommunist, sondern sagte, man sei revolutionär. Wie es so ist, wenn man in der 10. Schulklasse ist und man sucht. Und das führte irgendwie dazu, dass er dieses Lebensgefühl, das die anderen sowieso bald abgedankt haben, dass da so etwas revolutionär in der Luft ist, mit allen Fehlern. Und man muss wirklich, das war selbstverständlich eine Bewegung, auch in der innewohnte, der eher glaube, dass Drogen bewusstseinserweiternd sind und sowas. Ne? Stellt euch das ruhig schön quatschig vor, auch so. Sie machen guten Rausch, aber Bewusstsein erweitern sie nicht, so viel kann ich verraten. Oder Abschaffung der Eifersucht waren wir auch sehr tüchtig und auch wohnten in einer 12-köpfigen WG und trieben Sachen, die waren schlimmer als das, was der Spießbürger so in seinen Phantasmen über uns gedacht hat. Ich will sagen, es gab eine Sichtweise, dass das vielleicht das Kommende ist und dass dieses Kommende einen dazu legitimiert, bestimmte Idiotien, zum Beispiel von rassistischen Lehrern, nicht wirklich als bedrohlich zu empfinden. Man hatte einen Blick auf diese Generation, das sind Verrückte. So ähnlich betrachtete man auch die Eltern übrigens. Es lohnt nicht zuzuhören und zu argumentieren, gar nicht. Man würde damit dem Irrsinn nur einen Anstrich von Vernunft geben, sagt Adorno, aber das Zitat kannten wir damals noch nicht. Es gibt dann sowas wie eine Entscheidung, die Tausende getroffen haben, viele Tausend, diesen antiautoritären, mit der kritischen Theorie verbundenen Impetus zu verlassen, zugunsten einer, nennen wir es mal viel zu grobschlächtig, leninistischen Orientierung. Ich war Bestandteil davon. Das hatte verschiedenste Gründe, ich kann nicht alle hier erläutern, sehr konservative Sehnsüchte nach Ordnung, auch Ordnung in der Theorie, hat uns gewiss dazu getrieben und das ist nichts Progressives, ganz und gar nicht. Aber es hatte sozusagen ein paar Setzungen fast automatisch nach sich gezogen. Die eine Setzung war sowas wie ein historischer Optimismus. Selbst die bewegungsfreundlichsten Teile der kritischen Theorie haben diesem Optimismus ja nicht gefrönt, selbst. Um einen Autor, den ich damals schon verstehen konnte, als Mensch, der kein Gymnasium besucht hat, zu nennen, also verstehen ist viel zu hoch gegriffen, den ich damals lesen konnte und dessen Text ich bunt angemalt habe, was ja immer ein Indiz ist, dass man nicht so gut verstehen kann. Also selbst so ein Autor wie Herbert Marcuse schreibt im eindimensionalen Menschen, dass die kritische Theorie ihre, aus empirischen und theoretischen Gründen ihre Wirkohnmächtigkeit einbekennt. Wirkohnmächtigkeit einbekennt, das ist in der Gesellschaft keine über sie hinaustreibenden machtvollen Tendenzen gibt. Diese Schrift endet bekanntlich mit dem Zitat von Walter Benjamin, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Das konnten wir nicht ertragen, glaube ich. Das konnten wir schlicht und einfach nicht ertragen. Wir wollten sozusagen eine, basierend auf durchaus Sachen, die in der Welt waren und die man nicht wegreden und kleinreden muss, wir wollten, um es mal ganz einfach zu sagen, zunächst mal einen optimistischeren Blick. Wir wollten uns einreden, die Welt, wenn wir es nur richtig machten und ein Bestandteil davon sind, ist veränderbar und zwar grundlegend. Kapitalismus ist überwindbar, und zwar grundlegend. Werden Indikatoren, natürlich Vietnam selbstverständlich, Lateinamerika, Kuba, die linken antikolonialen Bewegungen in Afrika, und daraus ist ja auch so eine Art theoretisches Konstrukt erwachsen, dass diese Einkreisung der Metropolen von der Peripherie zu schweren Verwerfungen und Verwertungskrisen des Kapitals führt und jedenfalls die Überwindung des Kapitalismus oder seine Krisenhaftigkeit wahrscheinlicher und manifester macht. Wir waren also Internationalisten. Das bedeutet eigentlich noch nicht, dass man antirassistisch war, weil die meisten Begegnungen mit politischen Flüchtlingen bezogen sich ja auf deren Blickwinkel, was dort los war, wo sie hergekommen sind, und nicht auf deutsche Verhältnisse. Iranische Studenten waren da sehr wichtig, später chilenische, und nicht nur Studenten, Menschen, die dem Tod entkommen sind und so weiter. Die aber alle lebten in einer Gewissheit, die dann lebensgeschichtlich oft nicht eingetreten ist. Ich werde ja zurückgehen, wenn die Repression nachlässt. Manchmal auch, wenn man mich ruft in die Berge, durchaus auch sowas. Oder wenn die Bedingungen es ermöglichen. Sozusagen die Kämpfe gingen darum, auch sehr stark das Verbot politischer Betätigung, unter dem sie litten oder mit dem sie eingeschränkt waren, zu ermöglichen. Ich glaube, in dieser Zeit, kann man sagen, lag einem nichts ferner, ohne dass es das Wort antideutsch oder antinational gab. Das Wort antinational konnte es nicht geben, wegen einer recht apologetischen Nähe zu den linken nationalen Befreiungsbewegungen, die wir recht kritiklos unterstützt haben. Die Schriften von Rosa Luxemburg, die uns bekannt waren, zum Beispiel zur polnischen Frage, und ihre Negation, dass aus Linksnationalismus etwas Positives erwachsen könnte, haben wir verworfen. Nicht so dumm einfach, dass man es nicht wusste, sondern richtig verworfen. Aber trotzdem war irgendwie eines völlig klar, ohne dass es das Wort antideutsch gab: es gibt wenig auf der Welt, das mehr hassenswert ist als Deutschland. Auch ein bisschen, es gab wenig auf der Welt, was langweiliger, zäher von Sozialpartnerschaft, von friedlicher, von Kooperation von Betriebsrat und Geschäftsführung, vom Betriebsverfassungsgesetz und seinen friedensstiftenden Wirkungen geprägt ist als Deutschland. Wir sagten damals auch, um den deutschen Antikommunismus zu kennzeichnen, kann man gut nachlesen, ja, Deutschland ist das Südkorea Europas. Und was Böseres konnte man kaum sagen. Das heißt, sehnsüchtige Blicke, richtig sehnsüchtige und auch richtig so ein Gefühl, scheiße, dass ich gerade hier mein Kram machen muss. Sehnsüchtige Blicke gingen selbstverständlich nach Italien, mit dieser teilweise sehr militant arbeitsverweigernden, sabotagepflegenden und streikbereiten Arbeiterklasse. Sehnsüchtige Blicke gingen selbstverständlich nach Frankreich, mit dieser historisch vielleicht einmaligen, wenn auch nur sehr kurzfristigen Zusammenspiel von studentischer und Jugendrebellion mit den traditionellen Schichten des Proletariats im Pariser Mai. Sehnsüchtige Blicke gingen nach Großbritannien mit dieser Macht militanter Trade Unions, die ja erst durch Thatcher später zerschlagen werden sollten, dieser Kraft, die so die Bergarbeitergewerkschaft und die Gewerkschaft der Stahlarbeiter hatte. Dagegen verblasst jede heutige autonome Militanz zur Kinderei, das nur nebenbei. Es ging aber auch sehnsüchtige Blicke in Sachen, wo der Klassenkampf nicht so unbedingt tobte. Zum Beispiel, wenn man Hamburg verließ und 5 Wochen nach Amsterdam fuhr. Das kam man schon vor, als wenn man freie Luft atmet und den Mief der Provinz entkommen ist. Ähnliches galt für Kopenhagen. Das heißt, auch manifestiert in solchen Sachen wie dem Rasseltribunal Mitte der 70er Jahre waren wir sehr involviert in Bestrebungen, Deutschland, soweit es geht, zu denunzieren, fertig zu machen, als besonders reaktionär zu kennzeichnen, als Land, das groß geworden ist, unter den Bedingungen des Verbots der kommunistischen Partei, während man in Frankreich und Italien recht große davon hatte, oder in Skandinavien linkssozialistische Parteien, war in Deutschland alles dumpf. Vielleicht erzähle ich, um dies abzuschließen, wir waren mit unserer Arbeit ja nicht ganz unerfolgreich. Und wenn ich zu euch spreche, ist es, damit wir nicht zu lächerlich erscheinen, unvergleichlich, wie gefährlich wir wirklich waren und für wie gefährlich wir gehalten wurden. Durch unsere proletarische Orientierung, die sehr viele negative Aspekte hatte, ich deutete das an, haben wir so in 10 bis 15 Betrieben, Großbetrieben, Industriebetrieben in Hamburg mit oppositionellen, klassenkämpferischen, aus der Gewerkschaft ausgeschlossenen Listen bei Betriebsratswahlen so im Durchschnitt 30% gekriegt. Das war eine richtige Verfolgungsjagd. Nicht nur uns aus den Gewerkschaften auszuschließen, sondern durch den Verlust dieses Schutzes dann auch Entlassungen tätigen zu können. Ich glaube, wir haben damals so etwas wie 150 subjektiv linksradikale Betriebsräte in Hamburg gestellt und eine wesentlich größere Zahl an Vertrauensleuten, was man etwas leichter wird. Auch ich hatte mich ja entschieden, wie man damals sagte, die Klassenflucht nicht zu begehen, bei der Klasse meiner Herkunft zu bleiben und war deswegen ungelernter Arbeiter bei den Phoenix Gummiwerken und der Norddeutschen Raffinerie, Europas größter Kupferhütte. Das wollte ich aber nicht erzählen, sondern ich wollte sagen, wie selbstverständlich diese Ablehnung war, die heute nicht mehr so selbstverständlich ist. Es gibt in den 70er Jahren, und ihr müsst euch da vorstellen, diese Zeit der Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit tobt, liegt bei den Phoenix Gummiwerken im Pausenraum so ein Zettel aus, dass wir uns auch, ich glaube, aus Gründen der Fußball-Weltmeisterschaft im Garten eines Kollegen zum gemeinsamen Fernsehen verabreden wollen. So ein Bierchen und Salzstangen eben. Ich habe da eingetragen, das geht beim besten Willen nicht, ich komme nicht, ich bin nicht für Deutschland. Das war ziemlich außergewöhnlich, das war manchmal skandalträchtiger als für Ulrike Meinhof zu sein. Das kann man sich jetzt schwer vorstellen. Aber ich glaube, dass es sozusagen das Lebensgefühl der radikalen Linken ganz gut spiegelte. Keine heldenhafte Tat oder irgendwas, sondern mir würde jetzt niemand einfallen, der denkt, links und bei einem Sportereignis für Deutschland zu sein, sei kompatibel. Ein kurzer Blick auf die 80er Jahre, das ein linkes Leben besteht ja irgendwie darin, dass man manchmal sehr euphorisch ist und denkt, es geht also doch, die Rebellion ist möglich. Und manchmal in einer Situation sich befindet, vor einem Scherbenhaufen zu stehen und schlicht und einfach nicht weiter zu wissen und ja, schlaflos zu sein und ein bisschen depressiv. Und es ist dann ganz gut, wenn es wenigstens, nicht wenigstens, sondern dennoch mit der Liebe ganz gut läuft. Das ist ja manchmal das einzige Gegengewicht zur politischen Scheiße, in der man steckt. Und solche Ratlosigkeiten waren in diesen 70er Jahren, glaube ich, zwei oder dreimal gegeben. Das einmal war, als wir gesehen haben, unsere riesige Anstrengung, so eine Arbeiteropposition in Norddeutschland, speziell in Hamburg, aufzubauen, ist durch Repression gescheitert. Wir konnten das nicht halten, waren weg, mehrheitlich. Und zweitens in der zweiten Hälfte der 70er Jahre mehr an den sozialen Bewegungen und an ihrer Militanz, der Zuspitzung von Massenmilitanz orientiert, dieses Gefühl, es ist ausgeschöpft. Im Jahre 1977, es ist ausgeschöpft. Zu viele Menschen konnten die vom Staat aufgezwungene Militanz subjektiv nicht mehr mittragen. Es sind Sachen passiert, die oberhalb des Erwartungshorizonts lagen. Leute wollten in Kalka verbotenerweise demonstrieren. Und es war Deutscher Herbst 77 und sie guckten in entsicherte Maschinenpistolen der Polizei. Und jeder, der analytischen Verstand hatte, wusste, das ist jetzt vorbei. Das war die letzte große Demo dieser Art. Thank you. Das war Chanda von Friends of Dean Martinez und ihr hört FSK 93,0. Es geht jetzt weiter mit dem Vortrag von Thomas Ebermann, die Pogrome der 90er Jahre und die Linke, aus der Veranstaltungsreihe Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch, der Gruppe Sula Plage. In der vorangegangenen halben Stunde hat Thomas Ebermann, vermittelt über sein eigenes, privates und politisches Erleben, die Geschichte der deutschen Linken der späten 60er und 70er Jahre skizziert. Insbesondere im Hinblick auf Rassismus und einen Umgang mit Deutschland aus linker Perspektive. Wir steigen jetzt wieder ein in den Vortrag am Ende des deutschen Herbstes. Wir wussten also auch da richtig manchmal nicht weiter, diese beiden Ereignisse. Und ich glaube, dieses Nicht-Weiter-Wissen ist der Geburtshelfer des Gedankens plus der in der Luft lagenden oder schwebenden Verfahren zum Verbot von K-Gruppen. Zu sagen, dann brauchen wir so etwas wie einen spielerischen Umgang mit einer möglichen Parlamentsfraktion. Das hat zur Bildung der bunten Liste und dann zur Bildung der GAL geführt, in der ich war und ziemlich maßgeblich. Was haben wir da in antirassistischer und antinationaler Hinsicht gemacht? Klar war, die schroffe Frontstellung gegen die Ausländergesetze und darin festgeschriebene Diskriminierung wie ungleicher Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Wohnraum, die Forderung nach offenen Grenzen war in diesem Programm verankert. Und damals war etwas noch sehr spektakulär, was einem heute kaum spektakulär erscheinen mag. Ich glaube 1982 oder 83 haben wir zum ersten Mal im Parlament ausgesprochen, es ist eine Tatsache, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und diese schlichte empirische Feststellung ist auf Wutgeheul aller anderen Parteien gestoßen. Nein, ist Deutschland nicht. Deutschland lockt zeitlich begrenzt Menschen zur Arbeit, wenn die Kapitalverwertung, die Kapitalakkumulation das benötigt. Es ist aber kein Einwanderungsland und ebenso viel Wutgeheul hat es aus demselben Grund sozusagen gegen den da erst entstehenden Terminus, man sei Befürworter der multikulturellen Gesellschaft, damals noch recht unbeleckt und nicht stark beachtend, dass im Gedanken des Multikulturellen ja auch so etwas wie das drohende Versprechen eines Panzers einer Ethnie, aus der ein Mensch nicht ausbrechen kann und deswegen für immer kurdisch zu tanzen hat. Also ein ähnlich schrecklicher Gedanke, als würde mir Exil drohen. Ich wäre in New York und müsste da die Tänze der Finkenwader Speldeal aufführen oder so etwas. Ich will sagen, sozusagen dieser erste Impuls, es ist jetzt hinaus ein Einwanderungsland und wir raten mit dieser Tatsache respektvoll, man sagt auch respektvoll gegenüber anderen Kulturen und so weiter umzugehen, war ebenso verpönt. Ich habe natürlich in dieser Zeit Abschiebungen, konkrete Soli-Aktion gegen Abschiebung. Ich glaube, eine ist in Hamburg ein bisschen massenfähig geworden. Das ging um die Ehefrauen, wenn ich mich richtig entsinne, philippinischer Seefahrer, die abgeschoben werden sollten und hier Kirchenasyl haben. Wenn ich mich manchmal täusche, dann ist es keine Absicht, sondern dem schlechten Erinnerungsvermögen geschuldet. Viel überschattet in diesem antirassistischen Anstrengung wurde natürlich durch das uns sehr prägende, mehr als nur angespannte Verhältnis zur kurdischen PKK. Wir haben nicht nur unser Büro besetzt und so, das war Alltag, das gab es auch, sondern in dieser Zeit sind durchaus sehr wertvolle und Menschen, mit denen man persönlich befreundet war, von der PKK hingerichtet worden, türkische Linke. Viele sind daran verrückt geworden oder wir konnten nicht mehr. Man kann nicht in der Kneipe sein, sich betrinken und Karten spielen und ein bisschen politisch philosophieren und drei oder vier Leute haben eine Knarre im Jackett, weil man nicht weiß, ob die PKK kommt. Es gab Todeslisten und Ähnliches. Ich will also sagen, es gab nie so etwas wie ein romantisches Verhältnis. Wir und die Ausländer sind gut miteinander oder so etwas. Es gab auch nicht nur so etwas wie, dass man selbstverständlich Feind von faschistoiden Organisationen war, wie den Grauen Wölfen, sondern auch diese Phänomene waren schon sehr ausgeprägt und teilweise lebensbestimmend. Selbstverständlich war auch sehr ausgeprägt und politische Debatten bestimmt, die ja bis heute anhaltende Frage, wenn es einen schwerwiegenden rassistischen Vorgang geht, wie breit darf dann das Bündnis sein? Und hier in Hamburg ist ein Mann in einer Verhörsituation, als um seine Abschiebung ging, zu Tode gekommen. Es war eine der größten Demos. Und es war eine heiß umkämpfte Frage, ob die Leute von der Moschee, wie man damals sagte, mit demonstrieren dürfen gegen diesen mutmaßlichen rassistischen Polizeiübergriff. Oder ob man auch aus solchen Anlässen mit seinen strategischen Feinden nicht gemeinsam demonstrieren kann. Gesellschaftlich haben wir in den 80er Jahren eine Verstärkung der Rhetorik gegenüber Fremdung. Diese berühmten Zitate sind ja vor 89, Stoibers Warnung vor Blutverpanschung und Ähnliches. Kanzlerkandidaten profilieren sich mit, die Schleusen müssen geschlossen werden. Helmut Schmidt sagt, wer nach Deutschland kommt, muss wissen, er kommt ins Lager. Da war er biografisch geübt. Und vielleicht als letztes in dieser Zeit. Wir haben eine Kampagne versucht, mit unseren Mitteln im Bundestag gegen ziemlich große Teile der Grünen, die aus einer völlig anderen Biografie, eine die deutsche Wiedervereinigung befürwortenden Biografie kam, einer an Chinas Politik angelehnten Biografie, dass die Welt bestimmt sei von den Ringen der Supermächte und Deutschland Opfer dieses Rings sei und der sowjetische Sozialimperialismus vielleicht noch gefährlicher als der amerikanische und so weiter. Jedenfalls, ich wollte sagen, wir haben uns sehr angestrengt in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, ich schätze, das war 87, so eine Kampagne loszutreten, Streichung des Wiedervereinigungsgebots aus dem Grundgesetz. Wie alle Anstrengungen war es natürlich erfolglos, aber ich denke, wenn ich mich richtig entsinne, haben 5, 6, 7 sozialdemokratische Abgeordnete dieser Position zugestimmt. Ich will damit nur andeuten, unser Argument war, dass hier etwas sowohl gefährlich Revanchistisches als auch Anachronistisches im Grundgesetz vorhanden ist. Der revanchistische Aspekt muss, glaube ich, nicht, der reaktionär-revanchistische Aspekt muss, glaube ich, nicht extra betont werden, aber sozusagen auch das Rauskitzeln des Illusionären. Honecker, Chef der DDR, besucht die BRD und darf nicht empfangen werden wie ein normaler Staatsmann. Es darf nicht die protokollarisch vorgegebene Zahl von Böllerschüssen fallen. Er darf keine Botschaft besuchen, weil die DDR nur eine ständige Vertretung haben darf. All das war ja durch das Grundgesetz festgeschrieben, dass Westdeutschland an der Wiedervereinigung festhält. Über alle Wahrscheinlichkeiten hinweg. Das wollten wir gestrichen haben, aber durch. Das bedeutet nicht, dass irgendwer und schon gar nicht wir so etwas wie eine konkrete Erwartung hatten, dass diese Wiedervereinigung drohen würde. Ich behaupte, 1987 gab es niemanden, der irgendwo geschrieben hätte, das könne in diesem kurzen Zeitraum, der dann bis 89 ja nur noch verblieb, möglich sein oder sei eine reale historische Option. Das wieder hat uns dazu geführt, dass wir bestimmte Sachen publizistisch bekämpft haben, aber trotzdem als aussterbende Art auch verspottet. Vertriebenenverbände. Wenn ihr mir 87 gesagt hättet, dass ab den 90er Jahren alle möglichen Linksliberalen und Grünen und so unbedingt Redner werden wollen, auf Verbandstagungen der Vertriebenenverbände, ich hätte euch ausgelacht. Ich hätte euch gesagt, ja, das sind innerparteilich meine Gegner und ich bin ja 89 oder 90 aus den Grünen ausgetreten, weil es zu angepasst war, aber das nun wirklich nicht. Man dachte, das ist eine aussterbende Art. Man betrachtete die Vertriebenenverbände so, wie man manchmal durch biografische Zufälle irgendwo hinkommt, wo man eigentlich gar nicht sein kann, wo man gar nicht sein kann. So einmal im Jahr war ich beim Jahrestraberball, weil ich hatte mal die Magesonpferde nahe zu sein und Rennpferde fand ich spannend und so. Da konnte man nicht sein, versteht ihr? Also da war die Welt noch so, als wenn alle Uhren angehalten wurden. Da wurde noch der Kellnerin auf den Po und geklatscht und Trinkgeld wurde in Ausschnitt gesteckt und die Witze waren von einer Brutalität, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn sie betrunken war, endete das jedes Mal in Schlägerei. Also man konnte da nicht sein, aber man konnte da sein, am Tresen stehend, um ein bisschen schnell diese ersten drei Korn musste man ganz schnell trinken und denken, ich besichtige hier was Niedergehendes. Das sind Arschlöcher, aber eine große Zukunft haben die nicht. Es wird überwunden werden. Es war also eine optimistische Grundstimmung, manchmal auch eine Euphorie in der ersten Hälfte der 80er Jahre. Denn unsere Parlamentsfraktion war ja mit Autonomen und sogar mit dem Kritiker dessen, was wir da versucht haben, dem bedeutendsten Johannes Anjoli, durchaus befreundet. Es war kein feindliches Verhältnis. Auch die 80er Jahre haben also den normalen Rhythmus eines linken Lebens. Man weiß nicht weiter. Wieder 8, 9 Jahre versucht, da so eine wahlpolitische Formation mit hochzuziehen, die nicht kompatibel ist, gemessen an den Erfordernissen einer großen ökonomischen imperialistischen Macht. Es sah ein paar Jahre ganz gut aus. Gemessen an allem, was heute im Parlament so rumläuft, war das sowohl subversiv als auch negatorisch, obwohl ein paar Vergehen des parlamentarischen Kretinismus habe ich mir auch zu Schulde gemacht. Aber ich wollte sagen, so pauschal kann man schon sagen, das war rechtschaffend negatorisch, das war dem Anspruch, Sand im Getriebe zu sein und nicht Öl, doch einigermaßen verpflichtet. Man hatte Lust, Leute vorzuführen und dachte nicht, dass da was groß bei rauskommt. Das war vorbei und ja, dann denkt man irgendwann, jetzt bis bald 40 und schon wieder gescheitert. Ja, ist wohl so. Ist wohl so, kritische Theorie, die man ja doch kannte, hat wohl doch ein bisschen mehr Recht mit der Ausweglosigkeit. Aber das, was dann kam und über das ich gleich sprechen will, das stand nicht auf dem Zettel der Erwartung. So ungefähr war es bis dahin. Als sich dann abgezeichnet hat sozusagen, dass die Wiedervereinigung doch kommt, was gab es denn da für Befürchtungen innerhalb der Linken? Was habt ihr erwartet und was habt ihr befürchtet? Ja, innerhalb der Linken, das kann man sowieso nicht sagen. Die meisten Linken sind notorisch durch alles, was auf der Welt passiert, unbeeinflussbar. Die sind einfach pauschal gesagt unbeeinflussbar. Die lassen sich ihr sonniges Gemüt durch gar nichts verderben. Die sehen, was auch immer passiert, Chancen und Gefahren. Dabei betonen sie das Wort Chancen und unterbetonen das Wort Gefahren. Das murmeln sie noch irgendwie so in sich rein und außerdem geht das um das geduldige Bohren dicker Bretter, hat auch mal Bloch gesagt, glaube ich. Und dann machen sie weiter. Sind Anknüpfungspunkte, sind ja auch irgendwie immer Anknüpfungspunkte. Es gibt ja auch Linke in der ehemaligen DDR, ist ja ein Anknüpfungspunkt. Und da gibt es ja auch dies oder das oder sowas. Außerdem hielt mir sowieso nicht so viel von der Sowjetunion. Ist ja vielleicht auch ganz gut, dass da jetzt Gorbatschow, also sozusagen, dass ich irgendwie spreche für Linke, das sei hiermit dementiert. Linke sind so manifest Bestandteil des bestehenden Systems und seiner Ideologie. Und eine der manifestesten Ideologien des Bestehenden ist, dass der Mensch zuversichtlich zu sein hat. Zuversichtlich in die Selbstertüchtigung, eigene Kräfte, aber auch in die Dinge, die in der Welt so passieren. Das ist unausrottbar. Das ist einfach unausrottbar. Aus unserer Sicht war das so. Erstens eine seit 1970 verfolgte Ambition, die ganze Welt unter die Verfügungsgewalt des Kapitals zu kriegen, wurde Realität. Diese Feststellung sagt nichts, aber auch gar nichts aus über die Qualität dessen, was bis dahin als real existierender Sozialismus in der Welt war. Gar nichts. Sondern zunächst einmal dieser unfassbare Triumphalismus aus der Sicht der Herrschenden. Wir haben jetzt irgendwie 60 Jahre oder länger daran gearbeitet, dass das wieder verschwindet, was 1917 begonnen hat. Und das ist jetzt gelungen, bis auf diese paar Ecken, wo man jetzt noch spöttisch drüber reden kann oder so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das sozialpsychologisch bedeutet. Das bedeutet ja zunächst einmal, alle Angepassten haben richtig gelebt. Alle Angepassten, die immer gesagt haben, sei es Quatsch mit anderen Gesellschaftsordnung oder Abschaffung der Privateigentum an Produktionsmitteln oder Vergesellschaftung versus Verstaatlichung oder Sozialismus bedeutet ganz andere Entwicklung der Produktivkräfte oder auch nicht alles. Quatsch, ist nicht menschengerecht. Ist jetzt passé. Natürlich bist du in einer Situation, wie nach einem niedergeschlagenen Sklavenaufstand, wo wir ja historisch wissen, auch die Sklaven, die eine Rebellion inszeniert haben, sind der Meinung, sie haben gegen eine natürliche Ordnung rebelliert. Mehr noch in der kapitalistischen Gesellschaft, in der ja Sieg für richtig und Niederlage für falsch steht, ist es zunächst mal ein unglaublicher sozialpsychologischer Vorgang, ein Triumphalismus. Diesen kann man fast gar nicht nur in Politikerzitaten, etwa Norbert Blüm sagt, Marx ist tot und Jesus lebt. Kann man den gar nicht fassen. Sondern ich bin plötzlich umzingelt von einer, auch im Privatleben, von einer unfassbaren Zahl von Menschen, die mir unbedingt sagen wollen, na jetzt hieß wohl auch ein. Sozialismus hat doch versagt. So. Also jeder Dummkopf durfte das irgendwie brabbeln. Und man dachte, soll ich jetzt was sagen oder was? Oder hauen? Also das ist ja sozusagen erstmal die Komponente, die erste. Zweitens, Deutschland vollzieht die Wiedervereinigung präzise, und zwar ganz präzise, nach den Modalitäten, also nach den Regularien des Anschlusses, wie sie sich das selbst 1949 ins Grundgesetz geschrieben haben und dann auch systematisch verfolgt haben. Also wenn man nicht zu diesen ist immer Chancen und Gefahren Idioten gehörte, wusste man ja, das bedeutet die Erlangung der vollen statt der begrenzten nationalen Souveränität. Das muss bedeuten den Wegfall der Sachen, die Deutschland meinetwegen verlogenerweise, das ist egal jetzt, die Deutschland sozusagen als seine Lehre aus dem nationalsozialistischen Verbrechen postuliert hat. Wir dürfen keinen Krieg mehr führen, der eigentlich der ökonomischen Potenz dieses ökonomisch damals schon mächtigsten Staates Europas gebührt. Das war eine Doktrin. Und es war völlig klar, die fällt weg. In dem Moment, wo die begrenzte nationale Souveränität in eine allgemein akzeptierte unbegrenzte nationale Souveränität sich transformieren würde. Sozialpsychologisch wiederum. Nein, also die Sache war so rasend, will ich nochmal sagen, dass man immer kurz nachdem in diesem Prozess vieler kleiner Schritte zur Wiedergewinnung von Kriegsfähigkeit für Deutschland, kurz nachdem irgendein bürgerlicher Politiker etwas gesagt hatte, man mit der Feststellung desselben schon der isolierte Vollidiot war. Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, dass ein Verteidigungsminister Rühe, so ein richtig normaler CDU-Arsch, Verteidigungsminister Rühe, ich hoffe, ich vertue mich nicht im Jahr, ich schätze im Jahr 1993 oder 94, ein Interview gibt, da sagt er, wo die nationalsozialistische Wehrmacht je gewütet hat, darf nie wieder ein deutscher Soldat seine Stiefel hinsetzen. Das konntest du 2 Jahre später in keiner Talkshow mehr postulieren. Das war gesagt aus einem taktischen Zweck, Somalia-Krieg oder irgend sowas, und hinfällig. Das heißt, es fand etwas Galoppierendes statt. Wir wollen nie wieder Weltmacht sein, sagt Genscher. Ja, das sag heute mal, und so das von Genscher. Also, das geht alles gar nicht. Sozialpsychologisch bedeutet das gleichzeitig, damit war endgültig besiegelt, dass die Deutschen für die Verbrechen, die sie begangen haben, nicht bestraft werden. Wir wissen, die Deutschen sind nicht bestraft worden für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Ihre Erwartungen so vom Frühjahr 1945 sind nicht eingetreten. Man kann sagen bedauerlicherweise oder man kann auch sagen nicht bedauerlicherweise sind nicht eingetreten. Dass die Zahl der Laternenpfähle nicht reicht, um die man aufhängen muss und so weiter. Im Gegenteil, in Westdeutschland war es karrierefördernd, Nazi gewesen zu sein. Und in der DDR ist sozusagen das gesamte Proletariat und im Großen und Ganzen auch die Bauernschaft, wenn sie nicht gerade Junker waren, entschuldigt worden durch ein bestimmtes Konstrukt von Verführung oder Kanonenfutter, jedenfalls irgendwas Unschuldiges. Die Deutschen sind nicht bestraft worden und haben deswegen sich selbst ein irrsinniges Phantasma gebastelt, dass sie bestraft worden sind, nämlich hieß das Phantasma. Und diese Bestrafung, diese imaginierte Bestrafung, war die Teilung Deutschlands. Und indem die aufgehoben wurde, war sozusagen unterschrieben, Stempel drauf, bestraft wird man für ein Verbrechen dieses Ausmaß nicht. Zweitens, große Teile der Welt strukturierten sich nicht nur neu, sondern absolut idealtypisch entlang der Prinzipien der deutschen Ideologie, also ethnisch und völkisch. Plötzlich schien nicht mehr durchgesetzt, dass der Kapitalismus eine menschengerecht alternativlose Gesellschaftsform und Wirtschaftsweise ist, sondern alles, was als deutsche Spezifika in die Debatten um Nation, Rasse, Volk, Ethnie einging, bekam empirische Bebilderung, wurden empirische Realität. Die Sowjetunion zerfiel nach völkischen Kriterien. Es gab plötzlich Staaten, da habe ich nicht mal vor dem gewusst, dass eine Region so heißt. Also wer will denn wissen, dass es Kirgisien gibt? Das will man doch nicht als Mensch mit Geschmack. Zerfiel also entlang dieser völkischen Kriterien, Jugoslawien zerfiel oder wurde zerfallen, die Tschechoslowakei zerfiel, mal friedlich, mal unfriedlich, aber eine Maxime deutscher Ideologie, deutscher Außenpolitik, deutscher Großmachtpolitik in der Kaiserzeit, im Nationalsozialismus, sich auszukennen mit den Volksdruckverhältnissen und über diesen Kenntnisreichtum seine geostrategischen Ambitionen umzusetzen, sich Hilfsvölker zu schaffen, wurde plötzlich Realität. Ich habe jahrelang oder man kann fast jahrzehntelang gedacht, das ist eine Macke in der FAZ. Wenn man so Frankfurter Allgemeine Zeitung Abonnent war, so ich schätze im Rhythmus von 2 Monaten wurde man da informiert, dass Jugoslawien Völkergefängnis ist. Dachte ich, ob wahrscheinlich irgendein Reaktionär, der einen kleinen Dachschaden hat, eigentlich war Jugoslawien noch ganz gut angesehen bei den Sozialdemokraten, als Titoismus, Moskau-feindlich, Bruch mit der Sowjetunion, freiheitlicher Sozialismus, Gerd Zwerenz und solche Flachpfeifen haben davon geschwärmt. Aber nein, in der FAZ immer mal wieder so ein Artikel, den liest man und denkt, jetzt fängt er schon wieder davon. Plötzlich wird das Wahrheit. Deutschland ist der zweite Staat, weit vor Frankreich terminlich, weit vor den USA, deutlich vor Großbritannien, der Kroatien und Slowenien anerkennt. Plötzlich ist die Einbindung in westliche Interessen zu Ende und die Kraft entsteht, die sagt, wir können mit unserer Außenpolitik, noch nicht mit unserer Militärpolitik, diesen Kontingent völkisch ordnen. Ich will damit sagen, diese 3 Sachen, die hatten nicht die Dimension eines normalen linken Lebens mit Erfolgen, unangemessener Euphorie im Erfolg, Scherbenhaufen nicht weiter wissen, schlaflose Nacht doch wieder was versuchen. Die hatten diese triviale, ja, jeden, der älter wird und irgendwie auch scheitert, das wird euch ja auch so gehen, später mal. Sondern das hat etwas ganz anderes bedeutet. Es bedeutete viel strategischer vor den Trümmern einer Anstrengung zu stehen. Es war völlig klar, dass links oder mit den bestehenden Verhältnissen verfeindet, Hass gegen das Bestehende empfinden, die Kaputtheit der Menschen durch Konkurrenz und Produktionsweise im Kapitalismus gleichzeitig verächtlich finden und bedauern. Das würde nur noch von Menschen möglich sein oder für Menschen möglich sein, die ihre theoretischen und praktischen Anstrengungen völlig entkoppeln würden von der Frage, ist dem denn auch ein Erfolg beschieden? Deswegen ist selbstverständlich das meist benutzte Vokabel dieser Zeit, aber wenn wir dies und jenes machen, uns der radikalen Linken anschließen oder sowas, dann fallen wir doch ins Nichts. Dann fallen wir doch ins Nichts, dann sind wir doch marginalisiert. Das waren die Friends of Dean Martinez mit dem Stück Armory Park. Ihr hört FSK 93,0. Jetzt geht es weiter mit dem Vortrag von Thomas Ebermann, die Pogrome der 90er Jahre und die Linke. Aus der Veranstaltungsreihe Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch, der Gruppe Sous la Plage. Zuletzt ging es in dem Vortrag um den Zusammenbruch der Sowjetunion und dessen Wirkung auf die Linke, die Wiedervereinigung Deutschlands und die hierdurch wieder ermöglichten Großmachtsfantasien und Politik, sowie eine damit einhergehende Neuorientierung dieser Linken als eine Marginale. Weiter geht es im Vortrag. Diese Marginalisierung hat ein kleiner Strom der Linken sozusagen freiwillig angenommen, hat gesagt, ja, das ist so, lass uns da jetzt nicht drum herum reden, das ist so. Ne? Also die sozialistischen Studiengruppen, die nicht gerade etwas sehr Machtvolles waren, aber ist ja egal, die schrieben damals so, dass Autoren wie Thomas Ebermann und Rainer Trampert, aber auch die Zeitschrift konkret zu den Ultramarginalisierten gehörten. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn es da steht, dann nehmen wir es als Orden. Das ist ja so ähnlich wie mit den süßesten Früchten. Wenn du kein Giraffe bist, dann sagst du, die weniger süßen schmecken auch ganz gut. Ne? Was ist machen, ne? Das heißt, es wurde so etwas angenommen wie, dann sind wir eben die Kraft der Negation, die über sich keine Aussagen trifft zum Thema. Wir wissen irgendwie, wie es geht, sondern wir postulieren offensiv unser Zerwürfnis mit Staat, Nation und mit den Rassisten und mit den Verhältnissen. Wir wollen die Kraft der Negation sein, war die Überschrift so eines Gründungsdokuments der radikalen Linken. Nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht, war der Titel des Konkretkongresses, wo viel zu viele Leute waren, die das Land vielleicht doch ein bisschen liebten. Nie wieder Deutschland war das Haupttransparent der größten antinationalen Demo, so ich glaube, sie hat 1990 stattgefunden. Das bedeutete ja, dass man sich immanenten Alternativen nicht mehr offen zeigte. Nicht mehr offen zeigte bedeutete, nein, wir diskutieren nicht mehr mit unter welchen Vorzeichen, nach welchen Paragraphen, mit welcher Volksbefragung oder sonst etwas die deutsche Wiedervereinigung vollzogen wird. Wir halten sie für ein historisches Unglück. Wir sind dagegen und keine Gestalter dieses Unglücks. Die Reden und Artikel, die geschrieben wurden, handelten viel. Man kann das bei mir, aber auch bei Hermann Gremlitz und anderen, Jutta Dittfurt, Reintram und so weiter, nachlesen. Wir halten es für verantwortungslos, die eigene Ohnmacht zu verbergen. Nein, unsere Demo war nicht machtvoll. Ja, es kamen 20.000 Menschen. Nein, sie war nicht machtvoll. Nein, es war eine Demonstration von Ohnmacht. Deswegen nannte sich zum Beispiel die verdienstvolle Zeitung 17 Grad Zeitschrift für den Rest. Schöne Passiflage auf die Unterzeile in der Frankfurter Allgemein. Dass die Bahamas Bahamas hieß, hatte den Hintergrund, dass ihnen gesagt wurde, ihr klingt euch ja aus den realen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen aus, dann geht doch auf die Bahamas. Dann dachten sie, oh, gute Idee, nennen wir uns gleich so und so weiter und so weiter. Verschiedene Sachen haben sich also grundlegend geändert. Die Theorie galt nicht mehr als die Taschenlampe, die den Schein wirft, um die Praxis auch richtig zu gestalten. Der Blick auf die letzte Feuerbach-These, die bekanntlich lautet, dass es nicht gilt, die Welt zu interpretieren, sondern dass es gilt, sie zu verändern, erfuhr sozusagen insofern eine Relativierung, als man zu der Auffassung kam, ohne gute Interpretation hat auch schon ihren Wert. Der überstrapazierte Satz aus der Schrift von Karl Marx zur Kritik des Gotha-Programms, wo er seitenlang den Einfluss Lasalles auf die zeitgenössische Sozialdemokratie und ihre Vorstufen herausarbeitet und dann so einen freundlichen Satz hinterher schiebt, da schreibt er so sinngemäß, ach was, ein Schritt realer Bewegung ist wichtiger als 100 Programme, nachdem er das Programm einer ausführlichen Kritik besonders den gerechten Lohn. Oh. Naja, unterzogen hat. Und diese These, die ja sozusagen den Missbrauch durch alle möglichen Bündnis- und Bewegungsarchitekten geradezu zu legitimieren schien, wurde aus dem Vokabular gestrichen und so weiter. Das heißt, die Rechtsentwicklung, dieser Schock, war so fundamental, dass man in den angebotenen Alternativen nicht mehr Diskussionsteil sein konnte. Nehmen wir das Beispiel, Rassismus ist was Gemachtes. Die Presse war voll von Artikeln zum Thema, die Asylanten überschwemmen uns. Wann haben die Deutschen keine Mehrheit mehr in Deutschland? Werden 12 Millionen Russen kommen? Das Boot ist voll und so weiter. Der Zweck der Angelegenheit war, es handelte sich um eine politische Kampagne zur Abschaffung des Asylrechts. Denn ein relativ großzügiges Asylrecht gehörte zu dem, was die Deutschen selbst als Beschneidung oder Lehre aus dem Nationalsozialismus ja postuliert hatten. Es war klar, das muss weg. Das muss weg, das hat gute Dienste getan in der Zeit der sogenannten Blockkonfrontation. Man wusste, dass kaum jemand aus dem sogenannten Ostblock hierher kommen konnte. Jeder, der herkam, bekam ein automatisches Asyl. Es wurde unterstellt, dass die Lebensbedingungen in Bulgarien oder in Rumänien, in der Sowjetunion, in Polen, in der Tschechoslowakei, in der DDR so unerträglich waren, dass man als Einzelner nicht begründen musste, dort verfolgt zu sein. Man bekam hier Asyl. Eine große Doktrin der bürgerlichen Welt, ungefähr so groß wie das Wort Reisefreiheit, das ja heute auch kein Politiker mehr im Mund nimmt, in einer unglaublich geschürten Stimmung. Wenn wir nachher drauf kommen, stelle ich ein paar Zitate vor. Untergang des Abendlandes, Verlust der Heimat, Heimat als Menschenrecht, deutsche Kultur als Menschenrecht und so weiter und so weiter. Das ist ja die Brandstiftung, die zu den Pogromen geführt hat. Das heißt, die Akteure in Rostock-Lichtenhagen oder in Hoyerswerda haben ja auf verwickelte Weise von sich gedacht und denken dürfen, dass sie etwas durchführen mit ihrem Pogrom, was ein Staatsauftrag ist, den der Staat nicht aussprechen darf. Der autoritäre Charakter bedarf des Zuspruchs durch die Autorität, damit das, was latent in ihm vorhanden ist, durchbricht, schreibt sinngemäß Adorno in seinen Studien zum autoritären Charakter. Das ist der Vorgang. Der Skandal ist plötzlich nicht mehr, dass diese um ihr Leben fürchtenden Menschen in Rostock-Lichtenhagen nicht von der Polizei geschützt werden, was ja eine Tatsache war. Ich gehe hier jetzt nicht in die empirischen Details. Sondern die Berichterstattung selber transportiert den Gedanken, so weit ist es also gekommen, weil wir von Ausländern überflutet werden. Große demonstrative Gesten. Nach den mörderischen Brandanschlägen in Mölln und Solingen, die ja clandestin und nicht von einem Mob betrieben waren, als einen sichtbaren Mob betrieben waren. Geht der Kanzler demonstrativ nicht zur Beerdigung? Das ist eine lächerliche bürgerliche Forderung, ich weiß. Aber was für ein Signal. In Deutschland werden wieder Ausländer abgefackelt und die Repräsentanten des Staates gehen nicht zur Trauerfeier. Die Täter müssen in einem verqueren Glauben, sie hätten Staatsauftrag exekutiert, gelebt haben. Und dagegen, das meine ich mit falschen Alternativen, formieren sich Lichterketten. Lichterketten gegen die Pogrome. wir Deutsche sind anders, gespickt mit Aussagen, Ansehen Deutschland im Ausland und so. Das Wort Exportquote war gemeint, aber wurde ein bisschen unterdrückt. Und diese Lichterketten, was man damals dieses widerwärtige Gutmenschentum nannte, haben alle nicht zur Forderung, dass das Asylrecht nicht abgeschafft werden darf, sondern haben alle zur Forderung, dass die notwendigen ausländerpolitischen Maßnahmen, also Abschiebung und Grenzschließung, dem Staat und nicht dem Mob obliegen. Was für eine Konstellation falsch gegen falsch, rechts gegen rechts bedeutet das eigentlich? Der eigentliche Vorgang ist Abschaffung des Asylrechts. Und zwei Fraktionen streiten sozusagen, muss der Staat das allein oder darf er dazu Pöbel mobilisieren? Und es war eine richtig ernsthafte und bittere Auseinandersetzung. Ich möchte schätzen, hoffentlich bin ich nicht ungerecht, 3/4 der autonomen Antifa war beteiligt an diesen Lichterketten. Wieder dieses idiotische Anknüpfen. Wieder dieses, da sind doch immerhin die. So was wir in Hoyerswerda nicht wollen. Unfassbar. Ich rede von einer Sache, die spielt in der Minderheit. Ich will einen kurzen Einschub machen, damit hier nicht auch nur entfernt auskomme. Ich würde von Linken reden oder so etwas. Ich habe 1991, glaube ich, eine große Reportage für die Konkret geschrieben. Ich war mit Marion Pein zusammen, ich glaube, 4 oder 5 Tage in Basdorf. Ehemals DDR, weiß nicht, 40, 50 Kilometer außerhalb von Berlin, war mal die Elite-Polizei, die so für Staatsempfänger und sowas zuständig war, stationiert, relativ große Kaserne. Und da sollte nun das erste Asylbewerberheim hin, auf dem Boden der ehemaligen DDR. Man hat damals Neues Deutschland gelesen. Ich jedenfalls, deswegen, Mann darf man gar nicht sagen, deswegen der Terminus ich, deswegen der Verstoß gegen Walter Benjamin. Ich habe damals Neues Deutschland gelesen und es war eine wochenlange Heldenberichterstattung über das tapfere Basdorf. Allparteienresolution gegen das Asylbewerberheim im schönen Basdorf. Allparteienresolution. Unterschrift in Basdorf, hoffentlich erinnere ich mich richtig, 94% der Basdorfer unterschreiben, kein Asylbewerber nach Basdorf. Wir sind da hingefahren, natürlich auch neugierig, wie das so ist, wenn man noch in Zeiten lebt, wo man denkt, Reportage ist sinnvoll und Enthüllung ist sinnvoll. Ein bisschen getarnt mit falschem Mikro so vom NDR und so, wie man das so macht. Die Konstellation in Basdorf war die, und ich übertreibe nicht. Im neuen Deutschland stand damals, wenn Menschen sozial dequalifiziert werden, greifen sie eben zu jedem Strohhalm, auch wenn das manchmal ein Baseballschläger ist. Das war die Schönheit des Nationalbolschewismus. Und in diesem Ort haben wir natürlich dann unsere Reportagen gemacht und so mit dem Vorsitzenden vom Hundedressurverein, der in der SED war, mit dem Chef der SED Stadt- oder Kreisfraktion, mit den Redakteuren des Neuen Deutschland. Und es war eine absolute Pogromstimmung. Es ist in unsere Mikros gesprochen worden, wenn einer in meinen Garten kommt, mache ich von der Schusswaffe Gebrauch, ein Asylant. Es ist unser Mikro gesprochen worden. Hoffentlich kommt einer in meinen Garten, mein Hund ist scharf. Und was besonders apart war, der Vorsitzende der Ortsgruppe der PDS da, hat uns erklärt, dass die Sozialdemokratie sich mal wieder wie Sozialdemokraten verhalten. die Sozialdemokratie hat mit der FDP und der CDU beschlossen, eine Petition an den entsprechenden Landtag einzureichen, kein Asylbewerber nach Basdorf. Das sei typisch schwankend. Die PDS alleine habe Bäume gefällt, um die Straße zu blockieren, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. So war das alte Maß zwischen schwankend und entschlossen wiederhergestellt, allerdings in rassistischer Hinsicht. Zweitens hatten wir eine Polarität, die ich ebenfalls für so, bei der man nicht Pol sein konnte. Schicksalsgemeinschaft, völkischer Nationalismus, so wie ihn der damals sehr populäre, so unter Intellektuellen sehr populäre Verfassungsrichter Böckenförde formulierte, versus Willensgemeinschaft bzw. Verfassungspatriotismus, wie er zum Beispiel von Habermas ausgearbeitet war. Was bedeutete das? Der völkische Nationalismus, der sich bekanntlich sozusagen gerade historisch Raum verschaffte, Jugoslawien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und so weiter, galt den Deutschen oder den damals hegemonialen Stimmen in Deutschland insofern als die Menschen fester bindend, als er über die Abstammung, über das Blut, was manchmal ein bisschen kulturalistisch verschwiegen wurde, über die Ewigkeit der Geschichte, Schicksalsgemeinschaft, aus der man nicht ausbrechen kann, überindividuell von keinem Beschluss, von keinem Willensakt zu verlassende Gemeinschaft wurde als fester, als der aus der Sicht dieser deutschen Reaktionäre instabilere, französische, zum Beispiel französisch-republikanische Nationalismus angesehen, der bekanntlich zum Gegenstand die Willensgemeinschaft hat, also man wird da geboren und stimmt der Verfassung zu, was jedenfalls ein Fingerhut voll Austrittsmöglichkeit aus dieser Nation als Gedanken ermöglicht, weniger wahnhaft ist, wie Hannah Arendt schreibt, als der völkische. Beide aber gehen von dem Befund aus, dass Deutschland bis 1989 an einem Mangel an Nationalismus und Patriotismus gelitten habe. Dass dieser Mangel etwas ganz Trauriges sei und die Bindungskräfte der Gesellschaft unterhöhle und beseitigt werden müsse. Zu einem solchen Diskurs, der von diesem Mangel als zu beseitigend ausgeht, kann man nur Abstand nehmen oder negatorisch. Man kann übrigens auch Feind deutscher geostrategischer und kriegerischer Ambition sein, ohne Freund der jeweils in Deutschland konkret operierenden Friedensbewegung zu sein mit ihren Nationalismen. Die radikale Linke ist ziemlich rasch zerfallen, hauptsächlich an diesen beiden Faktoren. Einmal sozusagen ein Sog, nicht im Nichts sein zu wollen, also die Mitgliedschaft in der PDS, später Linkspartei anzustreben, und zweitens am Bellizismus. Also an dem Irrglauben, dass der imperialistische Westen der Glücksbringer, der Päckrieg der Glücksbringer der Nationen sei. Was da geschrieben ist, wurde, ist so irrsinnig. Ist so unfassbar irrsinnig, dass der Bellizismus heute nur überleben kann, indem er keines seiner relevanten Zitate überhaupt zur Sprache bringen kann. Eine Reflexion ist ausgeschlossen. Ich wollte heute ohne Zitate auskommen, aber dieses eine, weil ich ja glaube, dieser Bellizismus hat in großen Teilen der antideutschen und antinationalen Linken heute gewonnen. Und das bedeutet eigentlich nicht, dieser Bellizismus hat gewonnen, sondern Joschka Fischer hat gewonnen. Joschka Fischer hat gewonnen mit seinem Auschwitz verpflichtet uns gegen Jugoslawien Krieg zu führen. Rudolf Scharping hat gewonnen. Ich gebe nur eine Kostprobe des Irrsinns. Das Zitat ist in diesem Fall von Thomas Uwe und Thomas von der Ostensacken und es handelt vom Irakkrieg. Da schreiben sie, keine andere Intervention hat von Somalia bis zum Kosovo und Afghanistan derart tiefgreifende positive Veränderungen gebracht wie der Irakkrieg. Das ist reiner Irrsinn. Das entzieht sich überhaupt der Lust, irgendetwas empirisch zu überprüfen, was heute so im Irak ist. Es impliziert übrigens auch, dass relative Erfolge im Kosovo und so, aber egal. Wenn in der Welt das Falsche gegen das Falsche kämpft, und das ist die Welt, in der wir heute leben, als Regelfall, über den Daumen gesprochen, das Falsche gegen das Falsche kämpft, im Irak, in Syrien, in Libyen, in Ägypten. Wenn keine Parteinahme möglich ist zwischen ägyptischer Militärdiktatur und Muslimbrüder, wenn keine Parteinahme möglich ist gegenüber dem syrischen Regime und dem, was da Rebellen oder Islamisten oder was auch immer oder sowas heißt. Wenn keine Parteinahme möglich ist, dann soll man die auch nicht tätigen und schon gar nicht sozusagen folgend den imperialistischen Interessen des Westens. Es ist, ich bin irgendetwas wie eine anachronistische Figur in diesem Verlauf geworden. Mir erscheint es immer noch als Ungeheuerlichkeit, dass überhaupt Deutschland diskutieren und entscheiden darf, welche Kriege es souverän führt, unterstützt oder nicht unterstützt. Und gleichzeitig wächst natürlich eine Generation insgesamt in Verhältnisse hinein, denen eher fremd ist, wenn ich davon berichte, dass man sich 1988 gar nicht vorstellen konnte, dass Deutschland auf absehbare Zeit nach den Verbrechen des Nationalsozialismus wieder die Fähigkeit, Kriege zu führen, erlangen würde. In diesem Punkt ist der Sieg von Fischer und Lafontaine, Fratze der Vergangenheit, total. Ich plädiere also dafür, zur Not, wenn man sie kennt, nicht imaginären, sonst imaginären kleinsten Gruppen, real oder gedanklich befreundet zu sein, die zwischen den wirkmächtigen Fronten versuchen, ein einigermaßen dem Leben zugewandtes Leben ohne Selbstaufgabe für ihre Nation, Religion, ohne Selbstmord, Attentat und Clanwesen zu führen. Ich lehne strikt ab, die Unterstützung von Gruppen überhaupt mit der Frage zu verknüpfen, wie wirkmächtig seid ihr denn? Das interessiert mich, wenn ich heute nach Libyen gucke, gar nicht. Was mich ankotzt, richtig ankotzt, ist der von mir beobachtete Jubel, als in der UNO der Beschluss gefasst wurde, dass Libyen bombardiert werden darf. Was ist Libyen denn heute? Was ist das denn heute? Ist da irgendetwas eingetreten von dem, was diese honorig aussehenden Demokraten in die deutschen und weltweiten Kameras gesprochen haben? Oder ist davon nichts, gar nichts eingetreten? Wir hatten also Gründe, das Paradigma von oben und unten selbstkritisch zu hinterfragen, das Paradigma von Führung und verführter Masse zu hinterfragen, die nationalistischen Ausbrüche zum Beispiel rund ums Brandenburger Tor und der Triumphalismus war nicht fröhlich, sondern bedrohlich, besonders für Nichtdeutsche bedrohlich und es konstituierte sich in denen die Volksgemeinschaft. Einher ging das übrigens, ich will diese Nebensache nur erwähnen, mit einer unglaublichen Apologisierung des deutschen Kapitalismus, im Verhältnis zum Angloamerikanischen, teilweise eingewoben in die Rhetorik zwischen Keynesianern und Neoliberalen. Rheinischer Kapitalismus, Shareholder Value als Gegensatz, profitorientiert, an der Belegschaft orientiert als Gegensatz, paternalistisch, um die Arbeitsplätze besorgt versus Heuschrecke. Deutsches Kapital versus anonymer Finanzmarkt. Plötzlich etwas Globalisierung zu nennen und nicht von der Weltmarktkonkurrenz zu sprechen. Ein einziger großer rhetorischer Trick, um Deutschland zum Opfer zu stilisieren. Denn dass Deutschland ein Weltmarktgewinner ist, das wird niemand bestreiten können. Dass Deutschland ein Opfer der Globalisierung ist, kann jeder irgendwie mit mystischen, antisemitischen Formeln irgendwie zum Ausdruck bringen. Unglaublich viele autonome Strömungen sprachen von fehlgeleiteter Rebellion im Angesicht der Pogrome. Und selbstverständlich gab es eine schroffe Polemik, dass wir Antideutschen sozusagen Anhänger einer anthropologischen Konstante, einer Charakterschwäche, die sich angeblich im Begriff vom Nationalcharakter der Deutschen spiegele, seien. Grundlegend am Nationalismus ist, wie wir wissen, die Bevorzugung der eigenen Nation. Grundlegend am Nationalismus, und wir haben dazu gearbeitet, bis uns die Blutfinger geblutet haben, notwendig am Nationalismus ist die Fälschung der jeweiligen Geschichte, insbesondere zum Zwecke, sie als unentrinnbar, die Nation als unerinnbar, also ewig erscheinen zu lassen. Locker bescheinigen sich zum Beispiel, wenn der deutsche Kanzler den französischen Staatspräsidenten trifft, beide interessensgeleitet, dass ihre Nationen mindestens 1000 Jahre alt sind. 1000 Jahre gegeneinander leider, und jetzt ist Versöhnung. Irgendwelche, also weit weg von allen Subjekten, die je gedacht haben, sie seien Franzosen oder Deutsche oder die Deutsch gesprochen oder irgendetwas Französisch gesprochen hätten oder Italienisch gesprochen hätten, muss Geschichte gefälscht werden. Insbesondere macht Hobsbawm, der Historiker Hobsbawm, wunderbare Witze zu dem Thema, wenn er beschreibt, wie Nationen, die mal gerade eine ganze Ecke kleiner geworden sind, neue Hymnen erfinden müssen, um die Schönheit des Restterritoriums hymnisch zu besingen, am Beispiel der österreichischen Hymne. Eine besondere Absurdität, das nur nebenbei. Den Österreichern sollte in den 20er Jahren beigebracht werden, diesen scheiß kleinen Rest auch noch zu besingen als die schönste Landschaft der Welt. Und die da sangen, wollten eigentlich sowieso nur den Anschluss an Deutschland. Aber das kam in der Hymne nicht vor. Die dahinterstehende Frage, die man nicht dekonstruieren kann, die man nicht mit Fakten widerlegen kann, wie man mit Fakten darüber spotten kann, was die goldene Bulle war oder die Schlacht im Teutoburger Wald oder was ebenso zu den Fälschungen der Nationalgeschichte gehört, die dahinterliegende Sache, weswegen der Nationalismus tatsächlich unauflösbar verknüpft ist mit der kapitalistischen Gesellschaftsformation und Produktionsweise, ist ungefähr folgende. Der Mensch selbst ist in der kapitalistischen Gesellschaft eine lebende Irrelevanz. Er ist ersetzbar, austauschbar, ein Humankapital, ein Anhängsel oder Bedienungsinstrument einer Maschine. Wenn er stirbt, wird er verscharrt. Dieses ahnen die Massen wirklich. Das ahnen sie wirklich. Es gibt diese Vordrucke, was der Chef sagt, wenn man stirbt. Das sagt er dann auch, aber jeder weiß. Ich verkörper austauschbare Irrelevanz. Die Unerträglichkeit dieser Irrelevanz, dieser Austauschbarkeit, dieses Wissen, dass es nicht auf einen ankommt, und die Angst vor dem Tod, die dadurch verstärkt wird, führt dazu, ist Produzent einer falschen Sehnsucht, dann doch, wenn auch als irrelevantes kleines Rädchen, immerhin Bestandteil von etwas Ewigen, Unvergänglichem, dem man Opfer bringt, dem man dient, zu sein. Nationalismus ist fehlgeleitete Sinnsuche von Menschen, die eigentlich darüber nachdenken könnten, dass man die Gesellschaft nicht so einrichten muss, dass jeder irrelevant und in Konkurrenz verstrickt ist. Diese Hoffnung, Nation, bedeutet nie ganz allein gelassen zu werden. Bedeutet immerhin Bestandteil von etwas zu sein, das einen relativ zum Ausländer privilegiert. Die finden wir eigentlich auf allen Ebenen des Patriotismus, ganz stark übrigens auch im Lokalpatriotismus. Ganz stark, also diese Menschen, die bei St. Pauli "You'll never walk alone" singen, die haben so eine Angst vor Einsamkeit. Denn sie hoffen, dass ja das Echo lautet, du auch nicht. Und sie schwören etwas, ewige Treue zum Verein, was für ein Preis, egal was für Arschlöcher da kicken. Egal wie schlecht die da kicken, you'll never walk alone. Wie viel Selbstaufgabe darin liegt, ebenso wie in der Beschwörung der Schönheit auch noch des Stadtteils, in dem man lebt. Diese hässliche Ecke hier, von der man bestenfalls sagen kann, in Neumünster ist es noch hässlicher, aber das auch nur, wenn man richtig gut drauf ist, sagen kann. Was habe ich für sozialromantische Fluchblätter im Laufe meines Lebens über diese Drecksecke hier lesen müssen. Wir sind St. Pauli. Bah! Es führt dazu übrigens, dass diese Identifikation, diese "You'll never walk alone", die in der Nationalhymne wie im Fußballsong mitspielt, es führt dazu, dass Menschen weit, ganz weit hinter ihr Niveau zurückfallen. Ganz weit. Eine Episode, ich weiß, ich bin recht lang, ich bin aber gleich fertig. Eine Episode. Ich bin zeitweise auch gern St. Pauli Fußball gucken gegangen und dann kam raus durch die Morgenpost, wo ein fortschrittlicher Journalist ist, der Mannschaftsführer Dieter Schlindwein, genannt Eisendieter, im Training regelmäßig den dunkelhäutigen Leonardo Manzi als schwarze Sau beleidigt hat. Haben wir so ein bisschen diskutiert, ob wir ihn transparent machen. Lieber absteigen als mit diesem Schwein. Oh, das war chancenlos. Ich glaube gar nicht, wie chancenlos das war. Hier, Aktivisten der Roten Flora, Repräsentanten der großartigen Band Slime. Ihr wisst schon, ne? Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Ne? Haben sich gegen die Schmutzkampagne der Morgenpost gewendet. Gegen die Aufdeckung des Rassismus durch Dieter Schlindwein bei St. Pauli. Haben von dem dunkelhäutigen Leonardo Manzi versucht zu verlangen, dass er mit Dieter Schlindwein gut zurechtkommt, sollte er sagen, hat er aber nicht. Haben darauf gepocht, dass in dieser schweren Situation, wir waren glaube ich Drittletzter, doch auf diesen eisenharten Manndecker nicht zu verzichten ist. Haben gemutmaßt, ob der HSV dahinter steckt. So anti-emanzipatorisch funktioniert Identifikation. Bei dem Rassismus ist es ähnlich. Man kann und macht was Falsches. Versuchen dem Rassismus mit Argumenten zu begegnen. Die gängigsten sind Argumente der instrumentellen Vernunft. Heute wird man vielleicht sagen, so und so viele Bulgaren und Rumänen kommen, von denen sind, glaube ich, nur 6,8% arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist aber 7,2. Deswegen kann man die wenigen Sozialschmarotzer gar nicht hochrechnen auf alle, sondern der volkswirtschaftliche Nutzen ist viel größer als der volkswirtschaftliche Schaden. Und so reden ja auch die Redakteure von der Wirtschaftswoche und die klügeren Bourgeois. Das darf nicht insgesamt das Einwanderungsklima belasten und so weiter. Zweitens gibt es diesen Argumentationsstrang, nein, es stimmt nicht, die Kriminalität ist gar nicht so hoch bei Ausländern, da muss man ja rausrechnen, die Vergehen gegen Passgesetze und die aufenthaltsrechtlich Vergehen, würde man die rausrechnen, dann ist die Kriminalitätsrate bei Ausländern unterdurchschnittlich und so weiter und so weiter. Man kann auch vorrechnen, also wenn man Zollstock dabei hat, dass im Durchschnitt der dunkelhäutige Mann gar keinen längeren Schwanz hat, dass es auch Hellhäutige gibt, die ganz gut tanzen können, dass gut tanzen können nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern eher mit Versagung im Kapitalismus, dass es auch Leute gibt, die hochspringen können, dass es sogar Weiße gibt, die Basketball spielen können, obwohl man das manchmal nicht glauben macht. Aber selbst für all dieses würde man Argumente finden und trotzdem würde man damit im Kern des Rassismus, der sich da entladen hat, nicht auf die Spur kommen. Der Kern des Rassismus liegt in der unterirdischen Geschichte, die unter der offiziellen Geschichte der Zivilisation verläuft hier. Kern ist die Dressur des Menschen, die Transformation von Fremdzwang in Selbstzwang des Menschen, diszipliniert zu sein, Entsagung zu beherrschen, über die eigenen libidinösen oder Sehnsüchte der Faulheit oder des Ausruhens hinweggehenden Arbeitseinsatz an den Tag zu legen, kurz sich zu opfern. Dieses Opfer, das an die Produktivität, an den Fortschritt, an die Entwicklung der Kapitalakkumulation notwendig erbracht werden musste, erzeugt in denen, die sich da opfern, Projektion. Die Projektionen gehen vereinfacht so, dass all das, was man sich abdressiert hat, um in dieser Gesellschaft bestehen zu können, um in dieser Gesellschaft des Nicht-Gebraucht-Werdens und der Arbeitslosigkeit und sowas nicht ausgesetzt zu sein, projiziert man auf das Fremde, das dadurch gehasst wird. Kurz gesagt, wenn ihr wieder mal irgendwo im Bierzelt seid und die Leute singen, lustig ist das Zigeunerleben, braucht den Kaiser keinen Zins zu geben. Denn wisst ihr, erstens, dieses Lied ist gefährlich, falls ein Rummer das in die vorbeikommen sollte. Denn die Unterstellung, der zahlt keine Steuern, kann schon zu schwerster körperlicher Misshandlung und mehr führen. Und zweitens, die das singen, werden auch gern so. Der Hass, den es unverdienterweise zeitweise auf die Hafenstraße gab, war folgender. Prolet muss zur Arbeit, sagen wir, auf die Werft, fährt da morgens um 5 vorbei und sieht, da brennt noch Licht. Erstens hat er gelesen, den Strom bezahlen die nicht fürs Licht. Er fährt zur Arbeit, auch um Strom bezahlen zu können. Zweitens vermutet er, da ist gerade Orgie. Die ist zwar nicht, aber er sieht einen Zusammenhang zwischen Wohnraumbesetzung, Stromklauen und Orgie. Was damit zu tun hat, dass er nicht nur diese Entsagung auf der Arbeit abliefern muss, das funktionieren, sondern auch weiß, dass in seinem Leben keine Orgie mehr vorkommen wird. Ich komme also zum Schluss und sage, ich höre manchmal, dass vieles heute nicht so schlimm gekommen sei, wie wir damals befürchtet haben. Das stimmt. Nicht aus meiner Feder, aber aus der Feder meines Umfelds sind alarmistische Vokabeln gekommen, von denen würde ich heute sagen, die waren unzutreffend. Der Begriff Viertes Reich, so eine Vokabel. Das bedeutet, man steht in einer Situation, wo sich etwas im freien Fall befindet und man weiß nicht, wann das Grund kriegt. Man weiß nicht, ob das sozusagen, so wie es auch angeheizt wurde durch Propaganda, aufgefangen werden kann. Durch das Signal, nun ist mal Schluss mit dem Pogrom. Ich glaube, insgesamt, um die Welt, in der man lebt, zu begreifen, muss man Situationen ganz tief versuchen zu durchdringen und sich bemühen, zu ermitteln, ob die signifikant sind. Und man darf nicht von dem Geplänkel des Alltags ausgehen. Der Alltag ist ein Geplänkel. Ja, mein Nachbar ist ganz nett und fragt mich, ob ich mich auch geärgert habe, dass wieder die Fußmatte nicht ausgeklopft ist und ich so, irgendwas so. Ob man was mit der Alltag. Sondern ich glaube, um die Gesellschaft zu begreifen und insbesondere um zu begreifen, welche bestialischen Potenziale in der deutschen Gesellschaft schlummern, muss man die einzelne Momentaufnahme, die diese Potenzialität verrät, ganz genau studieren. Eine willkürliche Aufzählung. Die stehenden Ovationen für Walser am Schluss seiner Rede. Und der völlig einsame, als einziger nicht applaudierende, sitzenbleibende Ignaz Bubis. Dieser Moment, wo die deutsche Elite vergessen hat, dass sie Kontenance bewahren muss, sagt meines Erachtens mehr als die kritische Reflexion, wie es mit dieser und jener Kranzniederlegung in diesem oder jenen KZ gerade würdevoll oder nicht abgegangen ist. Nein, dieser Moment zeigt die Potenzialität der Elite, wenn sie losgelassen wird und das für richtig hält. Dazu zählen für mich auch die Monate der Pogrome bis zur Abschaffung des Asylrechts, ihre gewaltige Zustimmung. Dazu zählt für mich heute die Beobachtung, wenn die Kameraführung das zulässt und nicht nur das Wissen um die Auflagenhöhe eines Vortrags von Sarrazin vor seiner Gemeinde. Was für eine Potenzialität. Jederzeit loslassbar ist meine Behauptung. Dazu zählt für mich selbstverständlich auch so ein übervoller Riesenseele, die Gras sehr demonstrativ nach seinem sogenannten Israel-Gedicht empfangen haben. Die Unmöglichkeit im Klima dieser Seele, überhaupt krass zu kritisieren oder gar zu schmähen. Diese verbissenen Transparente, Grass hat Recht auf den Ostermärschen, sagen für mich über die Ostermärsche mehr aus, als das alltägliche Hin und Her, das man vielleicht im Gespräch mit so jemandem hat, ob die Drohnen ein besonders verwerfliches Kriegsgerät sind oder ob doch mindestens die Tretminen abgeschafft werden sollen oder ob man sich dafür einsetzt, dass die Kriege künftig nach Genfer Konvention geführt werden oder das lächerliche Kriterium, ob ein Krieg völkerrechtlich paletti oder völkerrechtswidrig sei, dieser Moment. Ich glaube auch, dass die ganz normalen Ergebnisse der Meinungsforscher, also zum Beispiel, dass ungefähr 70% ganz der Meinung sind oder es jedenfalls plausibel finden, dass die Ausländer Deutschland verlassen müssen, wenn hier Arbeitslosigkeit herrscht. Überhaupt jedes Indiz, dass zwischen diesen zugespitzten Tagen des Pogroms, der Pogrome und im heutigen Bewusstsein stand so etwas wie seitdem Zivilisierung stattgefunden hat, fehlerhaft macht. Ich glaube, ich habe schon gesagt, mit diesen Positionen, mit den affirmativen Vokabeln der Beruhigung, die mich genau von jenen umzingeln, die, von denen ich vorhin gesagt habe, bei denen hat Fischer gewonnen. Sogenannte linke Bellizismus. Diese Vokabeln der Beruhigung kann ich ganz und gar nicht teilen. Ich sagte, ich bin aus der Zeit gefallen, weil ich will wenigstens noch mal ganz kurz sagen, dass wenn man so viel jünger ist als ich, man bestimmte Sachen, weil man da reinwächst, gar nicht als ungeheuerlich ansehen kann. Versteht ihr? Es gab bis 1989, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, in Deutschland als sogenannte Erfahrung aus dem Nationalsozialismus keine Arbeitspflicht, keine Sozialhilfe, die unterste Stufe, konnte gekürzt werden, wenn man sagt, ich gehe zu nichts hin. Ich stehe nicht zur Verfügung. Das wurde verkauft als eine der großen Schlussfolgerungen aus dem nationalsozialistischen Arbeitsdienst. Wie selbstverständlich das heute ist, dass man zu den Maßnahmen hingeht oder auf Null gesetzt wird, ist, sagen wir mal 1985, undenkbar gewesen. Wir haben 1985 in Hamburg Bürgerschaft so einen Vorgang versucht zu skandalisieren, ob da so etwas stattgefunden hat, wie versteckter Arbeitsdienst. Ob Menschen Geld gekürzt wurde, weil sie da nicht hingegangen sind. Und der Senat hat geantwortet, selbstverständlich nicht, der Fall ist so und so und so und so gelagert, aus historischer Verantwortung, vor der Tradition des Nationalsozialismus, darf es in Deutschland so etwas doch nicht mehr geben. Ist jetzt ganz, ganz egal, ob wir da in dieser konkreten Petitesse recht hatten oder nicht. Es ist nur ein Argument, wie rasend eigentlich die Regression der Welt ist, in der ich lebe. Und wie das schubweise immer wieder, aber das und das und das ist doch nicht so schlimm gekommen. Am Sonntag hat Barbara Kirchner im Golem einen unheimlich interessanten Vortrag gehalten, der insgesamt, es ging um neue Kampffronten gegen Feminismus, egal. Indem sie insgesamt gesagt hat, Denken, ideologiekritisches Denken, fängt da an, wo man dem Bürgertum seine eigenen Postulate nicht glaubt, sondern erst einmal als verlogen denunziert. Sie hat es an dem Beispiel gemacht, dass man sozusagen als Wendung, im Stolz gegen andere, Rückständige und so, ne, Russland und so, heute tausendfach lesen kann, in Deutschland habe der Feminismus gesiegt. Da setzt sich sozusagen kategorial Alice Schwarzer in die Talkshow und nimmt das dankend entgegen. Ja, aber ist noch ein kleiner Rest. So. Porno und Prostitution müssen wir noch mal drüber reden, aber eigentlich gesiegt. Barbara Kirchner sagt, wer das behauptet, will nicht wissen, was los ist. Er will ein ideologisches Schwert scharf machen, hat doch gesiegt. Will nicht wissen, was in den Betrieben los ist. Will nicht wissen, was auch in den gut bezahlten Jobs Frauen an Übergriffigkeit, selbstverständlicher sexueller Belästigung und so weiter angetan wird. Will das nicht wissen. Möchte sozusagen ein Postulat, das ist doch jetzt durchgesetzt, in die Welt setzen. Ich glaube, wir müssen absolut scharfsinnig sein, die wohlklingenden Phrasen zu übersetzen. Es gibt keinen Menschen in Deutschland. Wenn ein Mensch in Deutschland sagt, den Afrikanern muss doch in Afrika geholfen werden, so kann ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Das meint er nicht. Das ist die wohlfeile Formulierung von, ich legitimiere, dass die nicht hierher kommen, dass sie im Mittelmeer ersaufen. Das deutsche Bürgertum behauptet, jetzt als neueste Sau sozusagen seines Edelseins, Mittelschicht, Mittelstand und wie dieses Pack so heißt, Sie seien bewusste Konsumenten. Ich drehe durch bei dem Gedanken. Die einzig, also abgesehen davon, dass die wirklich einzig aus, garantiert ausländerfreie Zone im Schanzenviertel der Bioladen ist, drehe ich durch bei der Lüge. Wenn da irgendwas dran wäre, an diesen ökologischen Bewusstsein, Weltuntergangsszenarien und so weiter, dann müssten die Autos kleiner werden, oder? Die müssten kleiner werden, wenn das irgendwas dran wäre. Sie werden aber empirisch immer größer, immer PS-stärker, immer Hubraumstärker. Die tüdeln gerne über sich selbst. Mehr ist das nicht. Vor einigen Jahren machte der Spiegel auf mit der Schlagzeile: Die neue Lust am Mäzenatentum. Ja, gibt's auch 7 oder 9. Aber hat auch mit der Verrohung des Bürgertums, mit dem, was Sloterdijk so postuliert, diese Sozialneid des Bürgertums, dass ihnen was weggenommen wird von den alimentierten unteren Schichten der Gesellschaft, wahlweise auch den Griechen. Nichts, aber gar nichts zu tun mit ihrer Niedertracht. Ich wollte also zum Schluss sagen, dieser These, dass seitdem doch alles nicht so schlimm gekommen ist, wie wir es da postuliert haben, ich halte sie im Großen und Ganzen für falsch und im Großen und Ganzen auch für ein Argument derer, die doch 2, 3 Schritte zu viel in Richtung Versöhnung mit Deutschland gemacht haben. So viel zu meinen kurzen einleitenden Worten. In den letzten 2 Stunden habt ihr hier auf FSK 93,0 einen Vortrag von Thomas Ebermann zu den Pogromen der 90er Jahre unter Linken gehört aus der Veranstaltungsreihe Das ist doch kein Zustand, Deutschland gibt es immer noch, zu der die Gruppe Sous la Plage im Mai und Juni dieses Jahres in die Rote Flora eingeladen hat. Ihr findet diese Sendung inklusive der anschließenden Diskussion, die wir aus Mangel an Zeit nicht mehr senden werden, auf unserem Blog sulaplage.org. Die musikalische Untermalung stammte von dem Album The Shadow of Your Smile der Gruppe Friends of Dean Martinez, mit denen wir uns jetzt auch von euch verabschieden wollen. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, Fragen und Anmerkungen von euch gerne. Oder? Ist ja alles, was wir besprochen haben, schon schön eingebaut auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir noch mal, oder können Sie vielleicht noch mal konkretisieren sozusagen, wenn du die 90er Jahre und die rassistische Pogromstimmung im Hinterkopf hast, wie du da sozusagen die rassistische Mobilisierung von heute, also angefangen letztes, vorletztes Jahr betrachtest. Und vielleicht noch so im Verhältnis zu einer Organisierung parteiförmiger Art wie der AfD oder so, also gerade im Anschluss an das, was du zuletzt gesagt hast. Karin, ich glaube, da bist du kenntnisreicher als ich, ehrlich gesagt. Also, es gibt eine These, ich lese die ja auch, die sagt, dass heute, wenn irgendwo ein Asylbewerberheim eingerichtet werden soll, weder die Politik so abgrundtief demagogisch als Ganzes hetzt wie damals, und sich heute auch mehr als damals Menschen finden, die im allerweitesten Sinne die Leute willkommen heißen. Stimmt das überall? Wissen wir nur von Ecken, die nicht so großstädtisch sind, nichts? Sind es vielleicht tatsächlich, wie sagt man, Auswirkungen, meinetwegen auch kleine Erfolge des widerwärtigen Aufstands der Anständigen? Sind Linke in diese Strukturen gegangen und haben dann zähneknirschend meinetwegen auch noch da unterschrieben, dass sie auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen und machen da ein bisschen was? Ist da etwas besser geworden? Oder stimmt das nicht? Ich kann solche Sachen, oder weil ich kein politischer Aktivist mehr bin, traue ich mich oft nicht, solche Sachen, die ich lese, zu beurteilen. Viele nehmen was ganz Einfaches. Zwei, drei zufällig gesehene Fernsehberichte, zwei, drei Artikel führen mich zu der Auffassung, die Rassisten in Hoyerswerda haben total gewonnen. Es gibt da keine Ausländer und auch diejenigen, dieses tapfere Paar, das da so Aufkleber entfernt und ja, Basics von Antifaschismus betreibt, musste auf Anraten der Polizei Hoyerswerda verlassen. Es wird im Fernsehen dann gesagt, man weiß nicht, wo sie wohnen. Es wird zu gefährlich, das hier bekannt zu geben, jedenfalls in einer weit entfernten anderen Stadt. Mir viele, wenn ich das betrachte und durchdenke und auch eine große Reportage in der Frankfurter Rundschau, glaube ich, dazu reflektiere, nichts, aber auch gar nichts ein, dass da irgendwie nach den erhitzten Tagen so etwas wie zivilisatorische Normalität eingekehrt ist. Ich glaube, oft, wenn Antifas streiten, ich habe so einem Streit beigewohnt als interessierter Zuhörer von den TOP-Leuten aus Berlin und den Bündnis gegen Rechtsleuten aus Leipzig. Die TOP-Leute haben sehr darauf insistiert, dass der Rassismus, den die Leipziger schildern, doch gar nicht mehr so in der Welt sei. Wenn man Kreuzberg und Neukölln und Prenzlberg und so betrachtet. Die Leipziger haben sehr darauf insistiert, fahren wir mit uns in bestimmte Ecken von Leipzig oder auch nur 30 Kilometer nach außerhalb in diese Drecksnester. Denn siehst du, wie groß die Hegemonie von ganz dumpfem Rassismus ist. Ich war emotional auf der Seite, das merkt ihr vielleicht. Ich glaube, die Leipziger haben eine große Portion recht. Ich glaube, dass man sich immer nicht blenden lassen soll, wenn man in relativen Ausnahmesituationen oder Ausnahmestädten oder Stadtteilen lebt. Aber ich weiß es nicht genau. Was würdet ihr sagen? Ist das, was sich jetzt um die Errichtung... Also wir können ja bestimmte Sachen, die kratzen ja so ein bisschen an der Rhetorik der 90er Jahre. Ne? Die Rhetorik gegen die Bulgaren und Rumänen, also in Wirklichkeit, wie der Deutsche sagt, gegen das Zigeunerpack. Die kratzt ja daran, was da die CSU-Redner so sagen. Das erinnert schon auch an den Gauweiler der 90er Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas nochmal passieren würde, wie Kanzler geht nicht nach dem nächsten Pogrom zur Trauerfeier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir vorstellen, haben Sie selbst als Fehler erkannt. Sie haben ja auch ein bisschen Angst, dass was losbricht. Sie haben ein bisschen Angst, dass Deutschlands Arbeitskräftemangel durch einen bestimmten Ruf nicht gut genug befriedigt werden könnte. Und Sie haben auch ein bisschen Angst, dass der Rassismus in den betrieblichen Alltag zu sehr einzieht. Ich weiß es nicht. Ich habe deswegen die Bilder benutzt, dass ich besser sagen kann, guckt euch die zugespitzte Situation an, fotografiert sie, durchdenkt sie und sagt, das ist die Potenz. Das ist die Möglichkeit, die ich hier bestimmt beobachte. Wisst ihr, wenn einem so oft von diesen schrecklichen, besonnenen Menschen Alarmismus vorgeworfen wurde, ne, dann, ja, vielleicht war es manchmal so. Vielleicht hat man zu früh mal so ein Wort wie Polizeistaat in irgendeiner hitzigen, agitatorischen Auseinandersetzung verwendet und dann war es nicht die richtige Vokabel für einen repressiven Zustand. Aber die linke Geschichte ist voll von Unterschätzungen der Potenzialitäten. Die linke Geschichte ist eine Geschichte von viel zu sonnigem Gemüt. Also lest die Migrantenliteratur derer, die aus Deutschland fliehen mussten, sagen wir, im Jahr 1934, 35. Nehmen wir Prag und Paris. Was für ein überwältigender Optimismus, dass jetzt Hitler abwirtschaftet, dass der Spuk bald vorbei ist. Dass man 3-4 antifaschistische Kongresse machen müsste und eine Wirtschaftskrise in Deutschland den Massen erhellen wird. Dass der noch schlimmer als Streich oder von Papen sei. Also ich glaube immer, als Linker, man soll eine Potenzialität versuchen zu erhellen und nicht sagen, was demnächst eintritt. Ich lebe im Moment in absoluter prognostischer Unfähigkeit. Ich weiß nicht, wie vielen von euch das ähnlich geht. Ich gucke mir Europa an und sage, was sich hier möglicherweise anbahnt. War in meinem ganzen Denken wenig vorhanden. Wenig. Ich habe so ungefähr, seit ich ein bisschen erwachsener bin, gedacht, ach, das ist das Projekt, mit dem der deutsche Imperialismus seine Konkurrenzfähigkeit gegen die USA schmiedet. Ungefähr gleiche ökonomische Potenz, ungefähr gleiche geografische Größe, ungefähr gleiche Bevölkerungszahl, große Unterschiede in der Produktivität. In den ersten 20 Jahren oder 30 des EU-Projekts hat man ja noch nicht gewusst, dass es auch eins ist, das sich gegen China richten wird. Das ist relativ neu. Und jetzt gucke ich mir die Zustände der Nation, die Wahlergebnisse an und muss plötzlich sagen, vielleicht wird das durch eine Mischung aus Reaktion, Neonationalismus, Rassismus und bestimmten Borniertheiten tatsächlich auseinanderfliegen. Also ich kann doch nicht einfach sagen, dass in meinen Kalkülen mal sowas vorkam wie die meisten Stimmen in Frankreich, zugegeben bei schwacher Wahlbeteiligung, laber, hat Le Pen. Also bedenkt mal Europa ohne jede Idealisierung, wie wir sie von bestimmten Staatslinken finden, dass es jetzt auch ein antimilitaristisch und ein soziales Europa sein muss, ohne alle das, basiert eigentlich auf dem Versprechen, erstens keinen Krieg gegeneinander zu führen und zweitens Demokratie überall. Das können die im Moment gerade nicht mehr halten. Sie dürfen nicht offen reden über Ungarn. Aber selbstverständlich ist in Ungarn viel mehr nicht-demokratisches los als noch vor, helft mir mal, vielleicht 11, 12 Jahren, als Haider in Österreich an der Regierung beteiligt wurde und das noch zu Boykottmaßnahmen geführt hat. Also sozusagen, dass etwas passiert, was außerhalb meiner prognostischen Fähigkeiten ist, so etwas wie, jetzt bin ich 63 und bis jetzt war immer so, dass es langweilig war. In Großbritannien gewinnt entweder Labour oder die Konservativen und das wechselt sich ab. Und das hat irgendwie Agnoli in den hohen 60ern erklärt, wie langweilig das ist. Und dann guckt man im Fernsehen, wer gerade abwirtschaftet und wer gerade aufsteigt. Und man ist gelangweilt, wenn wieder 7 von 8 Linken schreiben, dass es ein aufregender Vorgang ist, dass Sarkozy in Frankreich abgelöst wird und die Sozialisten rankommen. Und immer, oh, jetzt das wieder lesen, meine Güte. Jetzt kommen da angeblich die Kaufkraft stärker und die gegen Deutschland gerichteten tapferen Franzosen, die eine Südschiene aufbauen. Und dann weiß man prognostisch, das ist alles Quatsch. Das ist dummes Gelaber einfach. Es gibt Zwänge auf dem Weltmarkt, das denkt sich kein Politiker aus, ob ein Land mal in der Weltmarktkonkurrenz besteht oder nicht oder so etwas. Es gibt da objektive Größen. Aber selbst diese Langeweile, die man ja empfindet bei dem ewigen Wechsel zwischen Sozialen, Demokraten und Konservativen, wird momentan gebrochen. Was bedeutet das, dass so offensiv mit Blick auf die Ukraine Bündnis mit Faschisten gemacht wird? Was bedeutet das? Wird das in 7, 8 Jahren etwas Normales sein? Wie man das aus der NATO-Zeit kannte. Türkei konnte ein absolut reaktionärer Militärputsch sein, aber es stand nicht zur Debatte, ob die in der NATO bleiben. Das kannte man. Aber das Projekt EU ist der Ideologie nach ein anderes. Das heißt, Auskunft geben über die Verwerfung kann ich eigentlich gar nicht. Ich kann nur eine Sache sagen. Sollten die ökonomischen Verwerfungen in Deutschland auch nur halb so groß sein, wie die, sagen wir, in Spanien, Portugal oder Frankreich, dreht dieses Volk hier ganz bestimmt vehementer durch als die Portugiesen, Spanier und Franzosen. Dafür kann ich aber garantieren. Dann ist aber sowas, du hattest nach der AfD gefragt, ein triviales Vorspiel gegen das Durchdrehen, was dann stattfindet. Wie werden die Menschen drauf sein, wenn tatsächlich so etwas passiert wie die Suggestion, dass die Euro-Krise im Großen und Ganzen gemeistert ist, tritt nicht ein, sondern mal eine wirklich relevante Verarmung. Nicht nur diese Bagatelle von die Mittelschicht hat Abstiegsängste. Da denke ich immer, oh, hoffentlich tritt das mal ein. Das würde ich so gerne einmal sehen, dass dieses Pack absteigt. Aber, sondern ich meine als relevanten Faktor. Was für Durchdreher würdet ihr antizipieren, wenn schon Wenn schon eine Stimmung so ist im Land der Konkurrenzsieger überhaupt. Also ich bin unfähig und nicht, weil ich mich gerne im katastrophischen suhle oder schon gar nicht, weil ich ein Anhänger irgendwelcher Zusammenbruchstheorien war. Ich habe viel zu viel gegen Robert Kurz und so geschrieben, weil ich das alles für einen Irrweg halte. Aber alleine sich vorzustellen, in so einem Land wie diesem findet mal ein Einbruch statt, den wir meinetwegen nur mit dem Französischen vergleichen. Dann kommt es mir vor, wie alles, was unseren bisherigen gewohnten, langweiligen, zähflüssigen Trott ausmacht, ist dann außer Kraft gesetzt und wir wissen nicht, wo die Explosion endet. Moment, das Mikro kommt noch. Ja, zu dem Punkt vielleicht eine kleine Verschiebung der Einschätzung, weil du hast ja jetzt was ganz Komisches gemacht. Du hast gesagt, das, was quasi um Deutschland herum überall schon passiert, könnte in Deutschland auch passieren. Und irgendwie dann wird es heftiger werden, als es da ist. Und ich finde das... das unterschätzt das, was Deutschland jetzt schon macht. Und um die Frage zu klären, irgendwie, woran werden Massen wie wann mobilisiert? Das ist ja im Prinzip die Frage. Was ist in den 90ern gewesen? Da muss man ja auch immer reinnehmen, was ist gerade die aktuelle politische Konstellation? Also wenn sich heute Bürgerinitiativen, Bürgerinitiativen gegen Flüchtlingsheime wehren, stehen sie in keiner Relation, eben wie du es beschrieben hast, zu einem Willen der Politik, das Asylrecht abzuschaffen oder sowas. Und könnte man stattdessen nicht sagen, ein Teil der Psychodynamik, die du beschrieben hast, die ich glaube ich in großen Teilen richtig finde, wirkt sich gerade ganz schön passiv aus, nämlich in der Lust zu beobachten, wie Deutschland in der EU die südeuropäischen Länder zugrunde richtet. Also muss man nicht sagen, es gibt in diesen Vorstellungen von, also die Ewigkeitsvorstellungen, wir sind ein Zusammenhang für immer und so weiter, gibt es auch immer ein ganz komisch verschobenes aktives Moment. Und dieses aktive Moment heißt eben nicht nur zu fantasieren, man steht höher, sondern auch immer zu praktizieren, dass die anderen nach unten kommen. Das ist auch immer ein Teil der Dynamik. Und da können die Deutschen, glaube ich, gerade ganz zufrieden sein. Und deswegen ist in der politischen Relation irgendwie die AfD irgendwie die Fraktion der wahnsinnigen Kleinbürger, die viel mehr noch um ihr Geld fürchten und gar nicht so rassistisch sein wollen. Sie wollen aus rationalen Gründen die anderen aus ihrem Geld raushaben, was irrsinnig ist, aber sie haben einen rationalen Zugang. Und die anderen, oder sie kapieren nicht, dass schon alles zu ihren Gunsten passiert und die Konstellation sehr viel verfahrener ist, als sie das denken, dass es nicht nur eine ökonomische Situation ist, sondern eine Machtkonstellation und sowas. Also das, ja, also im Prinzip ein Plädoyer für eine Verallgemeinerung der Perspektive, was passiert mit dieser Sorte von Psychokonstellation. Die hat, ist ein Teil der Dynamik ist rassistisch, ein Teil der Dynamik ist antisemitisch, ein Teil kann aber auch internationale Machtfantasien pflegen und das kann auch wechseln. Also das vielleicht so aufzulösen. Ja. Und auf jeden Fall zu sagen nochmal, irgendwie, dass es also wenn es einen Fehler in der antideutschen Kritik in den 90ern gab, dann vermutlich den zu sagen, die Erwartung ist die, also wir erwarten eine Wiederholung in genau den gleichen historischen Formen und die wird es nicht geben. Also dass man noch ganz viel historische Verschiebung mit reinnehmen muss. Und deswegen immer in diesem, es geht nicht wieder in Richtung NS, es wird nie wieder Richtung NS geben, die Barbarei wird einen anderen Weg nehmen und hat es genommen. Wir versuchen was, ich hoffe, dass ich so gut ich kann präzise antworte. Ich aus Kürzungsgründen habe ich so den Aspekt des Wohlstandschauvinismus, der ja, in den ja viel mehr Kalküle als Wahn eingeht. Doch mehr. Also wenn die Schotten sich von Großbritannien lossagen wollen, dann haben sie schon geprüft, wie viel Öl ihnen dann gehört. Das meine ich. Oder wenn die Lega Nord in Italien postuliert, dass man eigentlich den Süden abstoßen müsste. Dann haben sie schon wohlstandschauvinistisch durchkalkuliert, dass die Alimentation des italienischen Südens mehr kostet, als man da an Profitmasse rauszieht. Wenn die Katalanen tatsächlich in absehbarer Zeit eine Sezession von Spanien bewerkstelligen sollten, dann haben sie schon berechnet, dass sie da die hochproduktivste Ecke oder eine der hochproduktivsten Ecken, so ganz schlecht bestellt ist es ums Baskenland ja auch nicht, herausschneiden würden und die Alimentation der rückständigeren Gebiete ihnen nicht mehr aufgebürdet würde. Ich glaube also, dass sozusagen der kalkulierende Wohlstandschauvinismus durchaus ein prägendes Moment von Staatszerfall oder Sezession oder wie immer wir das nennen wollen, zukünftig sein wird, und versucht das irgendwie in meinem Kopf oder in meinem Denkvermögen zu relativieren an dem schlicht Wahnhaften, das sich dem entzieht. Wenn ich Papiere der Vereinigung der Betriebe in Familienbesitz oder so ähnlich lese, das ist schon ziemlich vom Irresein durchzogen auch. Ne? Nicht diese Nichtbereitschaft, mal durchzurechnen, welche Vorteile Deutschland von der EU hat. Die Außenpolitik insgesamt ist ja selbst von diesem Widerspruch geostrategisches Interesse, also Kalkül, und deutschvölkischer Wahn irgendwie in seltsamster Weise fragmentiert. Es ist doch eigentlich so richtig was Ironisches, dass die Deutschen jetzt für die Einheit der Ukraine sind, ne, obwohl da so unterschiedliche Volkstänze im Osten und im Westen getanzt werden, dass man das doch eigentlich nach deutscher Ideologie als Völkergefängnis bezeichnen müssten. Also da bricht sich sozusagen das geostrategische Interesse, setzt sich in diesem Fall durch gegenüber das, was man früher mal oder heute noch als typisch deutsche Ideologie bezeichnet hat. Ich habe das Gefühl, ich habe an einem Teil deines Einwurfes vorbeigeantwortet, aber nicht absichtlich. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für den Vortrag. Ich habe mich an einem kleinen Detail gestört, oder naja, vielleicht ein bisschen eher an der Inkonsistenz, die da meines Erachtens auftrat. Stellenweise hast du so Subjekttheorie eingestreut, an anderen Stellen sprichst du von Verführern und verführten Massen. Das ist natürlich, ist mir klar, dass es nicht ganz auflösbar ist, so wie es auch bei... wie es auch ist, wenn du von Kalkulation und Wahn, nee, von Rationalität und Wahn sprichst oder so, dass sich das nicht klar zuordnen lässt und sich changiert. Aber stellenweise hatte ich das Gefühl, dass du da noch so marxistisch-leninistische Faschismustheorien im Kopf hast und noch nicht so ganz überwunden hast. Oder, also, das ist ja etwas boshaft formuliert. Also dass sich das so ein bisschen in die Quere kommt, also einerseits die Subjekttheorie, andererseits diese Vorstellung, da würde jemand lenken und steuern und die Masse beherrschen. Mich würde da interessieren, was du da zu sagen hast noch. Ja, ich gebe das zu. Also erstens gebe ich natürlich zu, dass ich großer Anhänger von Genossen Dimitrov bin und ihn für den größten Sohn des bulgarischen Volkes halte und so. Lassen wir das mal beiseite. Ich glaube, dieses Changieren ist ein notwendiges. Ich wie man insgesamt sagen kann, dass das Denken in Widersprüchen richtig ist, glaube ich in diesem Punkt ganz besonders, dass es zutrifft. Ich versuche aus dem Kopf ein Zitat von Adorno. Ich habe jetzt keine Lust mehr nachzuschlagen. Es geht ungefähr so: Das hätte die Herrschaft gern, dass das, was sie aus den Massen gemacht hat, auch jenen noch aufgebürdet würde. Ich glaube, das ist. Oh Gott, ich glaube, das ist aus dem Kapitel zur Kulturindustrie. Das Zitat beinhaltet also, es ist zutreffend, dass aus den Massen etwas gemacht wird. Es ist zutreffend, dass sie manipulativen Strategien und Maßnahmen der Kulturindustrie, Maßnahmen der Beeinflussung von Bewusstsein, Maßnahmen zur Verblödung, Maßnahmen zur Einfügung in das Bestehende, Maßnahmen zum positiven Denken, heute wird man vielleicht noch zusätzlich sagen, Maßnahmen zur Subjektertüchtigung und so weiter, gezielt propagandistisch unterworfen werden. Ich glaube, wenn wir diese Seite des Widerspruchs nicht mehr mitdenken, machen wir was falsch. Und wenn wir zu schnell und nonchalant das Wort Volksgemeinschaft aussprechen, und die Sachen nicht mehr mitdenken, wie sie in den Studien zum autoritären Charakter entwickelt wurden, dass ja die Besonderheit des Faschismus darin besteht, den Massen materiell nichts zu versprechen, sondern sie insofern zu betrügen, als man ihre Opferbereitschaft erzeugt. Dann ist es für mich ein Teil einer widersprüchlichen, oder ich versuche um das Wort dialektisch rumzukommen, weil das meistens ein faules Wort ist, wenn man argumentativ nicht weiter weiß. Wenn wir uns nicht bemühen, dieses dialektisch zu begreifen, dass es gleichzeitig eine große manipulative, propagandistische und so weiter Maschinerie gibt, die Massen zur Einfügung ins Bestehende führt und ihnen den Weg, das ganz andere überhaupt zu denken, versperrt. Und dass das wiederum nicht bedeutet, dass die deshalb nur Verführte sind, sondern dass der zum Beispiel proletarische Rassismus auch etwas ist, was teuflisch in ihnen wohnt und was man mit keiner verzeihenden Vokabel relativieren kann. Ich versuche bis heute so zu denken, dass ich bin eigentlich ziemlich allergisch gegen die vorschnelle Vokabel von der Volksgemeinschaft. Ja, ich glaube, es gibt so Worte, die setzen sich durch und man lässt sie auch eine Zeit zu. Bedenken, dass nur die Übertreibung wahr ist. Aber bei genauerem Nachdenken hat das in der Absolutheit keinen Bestand. Ein unverfängliches Beispiel. Unverfänglich bedeutet immer eine Reflexion, die nicht direkt auf den Nationalsozialismus abzielt. Im August vor 100 Jahren waren die Massen furchtbar hässlich, kriegsbereit, jubelnd, patriotisch, besoffen. Es waren auch die Dichter, es waren auch die Dichter der Avantgarde, es war sogar Erich Mühsam, der seine Zeitschrift einstellte, um den nationalen Frieden nicht zu gefährden. Und trotzdem waren die da als Kanonenfutter hingeschickt wurden, auf verwickelte Weise auch Opfer. Auch Wesen, die man für das, was sie da gemacht haben, nicht hundertprozentig verantwortlich machen kann. Was ich versuche, ist immer dieser Dreischritt. Erstens, wie funktioniert der Kapitalismus? Zweitens, was macht er aus den Menschen? Drittens, warum ist in Deutschland alles noch viel schlimmer? Und, also ich glaube wirklich, man soll die Herrschaft nicht entlasten für das, was sie aus den Massen gemacht haben, wie dieses Zitat, wenn dir sehr dran gelegen ist, suche ich es auch, das steht hier irgendwo, aber ich glaube, es war dem Sinn nach richtig wiedergegeben. Gerne noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Oder eine Abstimmung. Über was? Herr Franco. Über was? Wäre ich jetzt hier Vorsitzender oder nicht? Ach so. Gibt sich solche Mühe? Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, wir sind hier noch, wir haben noch Getränke übrig und wir haben auch noch Musik und so und Snacks, wenn ich das noch von hier aus richtig sehe. Genau, also bei der ganzen Veranstaltungsreihe kann man danach hier noch ein bisschen abhängen und wir würden uns freuen, wir sind ja hier unten, die Stühle gehören aber oben hin, wenn jeder und jede vielleicht den eigenen Stuhl schnappt und einmal ein Stockwerk höher trägt, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Hm? Wenn man geht. Ja, wenn man geht, genau. Und vorher braucht man sie vielleicht zum Sitzen. Sonst weitere Hinweise sozusagen aus dem Off auch gern dann hier. Genau, nächste Woche, genau in einer Woche, 11.06. hier Diskussion mit Katharina König und uns zum NSU. Genau.